Sie hören Könige, Krieger, Heilige, die Erben der Wikinger, die blutige Chronik der nordischen Königreiche. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont. Entstofflichung des Geldes. Von Bernstein zu Bitcoin. Seit jeher drängt alle Welt zum Geld. Anfangs zahlte der Mensch mal mit klobigen Steinrädern, mal mit Muscheln oder Schmucksteinen. Später mit Münzen, dann auch mit Papier. Jüngst verflüchtigt sich das Geld immer mehr ins Digitale. Blickpunkt. Von André Weikart. Kies, Kohle, Schottermäuse, Kröteneulen, Piepen, Zaster. So viele Worte das Zahlungsmittel Geld beschreiben, so viele Gestalten hat es im Lauf der Geschichte angenommen. Die Evolution des Geldes weist dabei immer in eine Richtung. Kleiner, leichter, handlicher. Derzeit vollzieht sie eine neue Entwicklung. Wechselten einst Bernsteine oder Goldbarren den Besitzer, zirkulieren nun Bits und Bytes. Kryptowährungen wie Bitcoin, die dezentral lagern, versprechen absolute Sicherheit vor Fälschung, aber auch vor dem Zugriff der Notenbanken, die nicht selten im Verlauf der Historie die Gelddruckmaschine anwarfen, um einen Staatsbankrott abzuwenden. Wie so oft, wenn neues Geld etabliert wird, ist das Vertrauen in dessen Tauschwert zunächst brüchig. Instabile Währungen rissen immer wieder Volkswirtschaften in den Abgrund und erschütterten Weltreiche. Innovationen im Geldwesen förderten dagegen das Entstehen florierender Handelsnationen und konnten Kriege entscheiden. Die lange Reihe von Formen, die Geld annahm, erzählt viel über den Wohlstand, das Selbstverständnis der Herrschenden sowie den Entwicklungsgrad einer Ökonomie. Zu den kuriosesten Erscheinungsformen gehören die Steinscheiben von Yap. Auf der kleinen Inselgruppe mitten im Westpazifik wurden noch im 19. Jahrhundert nur wenige Waren gehandelt, darunter Fisch, Kokosnüsse und Seegurken. Und doch haben die Bewohner ein einzigartiges Tauschmittel erfunden. Tonnenschwere runde Steine von bis zu 3,6 Meter Durchmesser. Ihr Wert bemisst sich nach der Größe und dem Weisheitsgrad des Kalkgesteins. Die Ungetüme stammen jedoch nicht von den Inseln selbst, sondern wurden im 400 Kilometer entfernten Nachbaratoll Palau aus dem Fels gehauen und mittels Kanus nach Yap geschafft. Auf Yap sind die Münzen so schwer, dass kaum jemand sie mal bewegt. Obwohl die Steine in der Mitte ein Loch haben, was wohl den Transport erleichterte, wurden sie selten bewegt. Ihren Besitzer wechselten sie durch Erbschaft oder Ehe, durch Lösegeldzahlung für Kriegsgefangene oder um Bündnisse zu besiegeln. Nur selten wurden Waren gegen einen Stein eingetauscht. Selbst dann rührte niemand die Riesenmünzen an. Es reichte, den Eigentümerwechsel öffentlich zu verkünden. Häufiger gingen die Kolosse beim Transport nach Yap im Meer verloren, was ihrem Wert aber keinen Abbruch tat. Der Anthropologe William Henry Furness III., der die Insel 1903 bereiste, berichtete von einer Familie, die als äußerst wohlhabend galt, obgleich ihr Reichtum auf dem Meeresgrund lag, in Form einer vor der Küste versunkenen Steinscheibe. Der Wert dieses Geldes beruhte also nicht auf Nützlichkeit, Beweglichkeit oder gar Verwertbarkeit des Materials, sondern allein auf sozialer Übereinkunft. Eine archaisch anmutende und zugleich moderne Form des Geldes. Fast überall anders auf der Welt wählte man handlichere Objekte. Was selten, abzählbar und transportabel war, wurde als Verrechnungseinheit im Warentausch genutzt. Im China des 4. Jahrhunderts vor Christus waren es die porzellanartigen Kauri-Schnecken, die sogar Händler in Indien, in Arabien und Afrika akzeptierten. In den Höhlen Westeuropas fand man hingegen Beile aus dem seltenen Kristall Nephrit, die vermutlich als universelle Tauschware dienten, womöglich neben Zahlungsmitteln wie Pfeilspitzen, Feuerstein, Federn oder Bernstein. Der älteste bekannte Goldbarren stammt um 3100 vor Christus aus dem alten Ägypten und ist mit einem Königsnamen versehen. Lange Zeit wogen Händler das Edelmetall mühsam ab und hackten es mit dem Beil auf die gewünschte Größe zurecht, um den richtigen Gegenwert für ihre Handelsware zu erhalten. Im 6. Jahrhundert vor Christus gelang in Lydien, heute westliche Türkei, ein entscheidender Fortschritt. Erstmals wurden Münzen geprägt. Die normierten Stücke aus einer Gold-Silber-Legierung verbreiteten sich rasch im griechisch geprägten Mittelmeerraum. Damals herrschte auch der legendärreiche Lydierkönig Krösus. Während die zahlreichen Münzen, die nun in den griechischen Stadtstaaten entstanden, Gottheiten oder deren Attribute darstellten, ging Alexander der Große einen Schritt weiter. Er ließ sein Konterfei auf Münzen in seinem Großreich verbreiten und schaffte so den bis dahin größten einheitlichen Währungsraum. Cäsar lässt sein Konterfei auf eine Münze prägen und wird kurz darauf ermordet. Später wagte es auch im aufstrebenden Rom eine prominente Gestalt, ihr Porträt auf einer Münze verewigen zu lassen. Julius Cäsar. Damit dokumentierte er seine Absicht, König zu werden, was mit dazu beigetragen haben dürfte, dass er nur Tage später ermordet wurde. Doch das Tabu, Menschen abzubilden, war gebrochen. Fortan betrieben die römischen Kaiser regelrecht Propaganda mit den Münzen. So ließ Vespasian nach den Unruhen des Vierkaiserjahres 69 nach Christus die Göttin der Eintracht, Concordia, auf Geldstücken verbreiten, um die Einheit des Reiches zu beschwören. Am Zustand der Münzen lässt sich der Niedergang Roms ablesen. Kaiser Nero senkte den Goldgehalt des Aureus von 8,28 auf 7,22 Gramm. Der Silberdenar schrumpfte von 3,89 auf 3,4 Gramm. Weitere Verschlechterungen folgten. Als die Geldstücke zu klein und leicht für den Gebrauch wurden, mengte man ihnen Kupfer bei. Zu Zeiten der Machtübernahme Aurelians 270 nach Christus war der römische Denar gerade noch von einer dünnen Silberschicht überzogen. Aus der Menge Silber, aus der einst ein einziger Denar gemacht wurde, konnten nun 150 Kupferdenare erzeugt werden. Im Mittelalter bezeichnete man solcherlei Geld, das im Gebrauch seinen Glanz verlor, als Schwarzgeld. Am Ende der Kaiserzeit stellte sich in Rom ein neuartiges Problem ein. Die Münzverschlechterung führte zu Inflation. Bis dahin waren Teuerungen nur wegen Krieg oder schlechten Ernten erfolgt. Nun stiegen die Preise stetig. Es zirkulierten immer mehr Münzen, aber das Warenangebot blieb begrenzt. Deshalb verordnete Kaiser Diokletian an der Wende zum 4. Jahrhundert staatliche Höchstpreise für etliche Waren und Dienste. Der taumelnden Wirtschaft Roms half das nur kurzzeitig. Der Untergang Roms bedeutete einen Rückschritt für die Entwicklung des Geldes. Vielerorts erhoben Herrscher wieder Naturalsteuern. Gold und Silber wurde erneut mehr als Schmuck am Körper getragen, denn als Münzen verwendet. Zudem erschwerten mehr als 800 Münzstätten in Europa den Handel. Erst Karl der Große schuf wieder ein einheitliches Münzwesen und beschränkte das Recht, Geldstücke zu prägen, auf die Königspfalzen. Mit den Kreuzzügen entstand eine neue, beweglichere Form des Geldes, der Wechsel. Der Templerorden nahm Münzen in Zahlung und stellte auf den Materialwert eine Urkunde aus, gegen die man Münzen zurückfordern konnte. Diese Wechsel, ein Vorläufer der Reisechecks, waren unter Händlern anerkannt und zirkulierten anstelle von Münzen, bis der Orden 1312 von Philipp IV. Zerschlagen wurde. Damit wurde der französische König seine Schulden bei den mönchischen Bankiers los und bemächtigte sich der Einlagen in der Templerbank. Marco Polo entdeckt in China das Geheimnis der Alchemisten. In der Renaissance führten italienische Bankiers das Geschäft des Ordens fort und begründeten große Handelshäuser. Immer häufiger fanden Geldflüsse auf dem Papier statt. Das sogenannte Giralgeld, abgeleitet aus dem italienischen Giro für Umlauf, setzte sich für große Beträge durch. Statt Goldbarren auf gefährlichen Wegen zu transportieren, überbrachten Boten entsprechende Anweisungen. So sorgten die Medici während des Hundertjährigen Krieges dafür, dass der Papst sein Zehnt aus England erhielt. Ihre Londoner Niederlassung sammelte die Kirchenabgabe ein und veranlasste in Rom die Auszahlung der Summe. Ein Transport des Geldes war dazu nicht notwendig. Im 13. Jahrhundert erregte ein Bericht des Venezianers Marco Polo Aufsehen. Er war bis nach China gelangt. Vom dortigen Herrscher Kublai Khan könne man sagen, dass er das Geheimnis der Alchemisten besitzt. Gemeint war nicht die Fähigkeit, Gold herzustellen, wohl aber Geld. Er lässt von der Rinde der Maulbeerbäume den inneren Teil zu Brei zerreiben und daraus wird dann Papier gemacht, schreibt Polo. Der oberste Münzmeister seiner Majestät stempelt es dann mit einem Siegel aus Zinnober. Auf diese Weise wird es gültige Münze. In Europa vergingen Jahrhunderte, ehe Papiergeld sich durchsetzte. Erste Versuche misslangen. Als die Stockholm Banco 1661 Kreditivzedel ausgab, entlastete das die schwedische Staatskasse nur für kurze Zeit. Bereits 1663 stürmen Anleger die Banken, weil sie, zu Recht, befürchten, dass nicht genug Gold hinterlegt war, um das Papiergeld in bare Münze zurücktauschen zu können. Einen weiteren Fehlschlag erlitt der Schotte John Law, der zwischen 1716 und 1720 als Leiter der staatlichen Banque Royale Papiergeld in Frankreich in Umlauf brachte. Law erkannte, dass eine vermehrte Ausgabe von Geld der Wirtschaft hilft, aber er unterschätzte die Folgen der Inflation. Bis heute gilt er als bedeutender Ökonom und einer der größten Pleitiers. Er wurde nach dem Zusammenbruch der Bank des Landes verwiesen. Erst als im 19. Jahrhundert unabhängige Notenbanken ins Leben gerufen wurden, die den Staat daran hindern, mehr Geld zu drucken als Edelmetalle von gleichem Wert in den Tresoren lagern, setzte sich Papiergeld durch. Doch wann immer der Staat davon abrückte, die Inhaber der Scheine notfalls mit Gold auszuzahlen, geriet die Währung unter Druck. Am eindrücklichsten geschah das während der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, als Druckerpressen und Preise in Deutschland um die Wette liefen. Auf dem Höhepunkt der Krise 1923 beschäftigten mehr als 130 Druckereien 30.000 Arbeiter, um Noten mit Milliardennennwert, aber ohne Kaufkraft herzustellen. Doch bereits 1924 nannte der britische Ökonom John Maynard Keynes den Goldstandard, also die Kopplung des Papiergeldes an die Goldreserven der Notenbanken, ein barbarisches Relikt. Nur wenn die Zentralbank mehr Geld in Umlauf bringen könne, als sie Gold vorrätig hat, ließe sich Geschäftstätigkeit anregen. Es dauerte bis 1970, ehe die USA ihm folgten und am Dollarschein eine kleine Veränderung von großer Tragweite vornehmen. Statt Payable to the Bearer, auszahlbar an den Besitzer, steht seitdem auf den Dollarnoten In God we trust. Wir vertrauen auf Gott. Der Wert der Geldscheine war nicht länger durch Edelmetall gedeckt, sondern Glaubenssache. Das digitale Geld setzt sich durch. Kleine Centmünzen verschwinden. Zu dieser Zeit macht das physische Geld nur noch einen Bruchteil der zirkulierenden Geldmenge aus. Längst werden Gehälter nicht mehr in Lohntüten ausgehändigt und auch Kleinbeträge nicht mehr in Bar beglichen. Die Kreditkarte tritt ihren Siegeszug an, die 1949 in den USA als Diners Club gestartet ist. Als Ausweis, um im Restaurant anschreiben zu lassen und die Gesamtsumme monatlich zu begleichen. Seit kurzem versprechen Kryptowährungen wie Bitcoin eine neue Unabhängigkeit. Sie werden nicht von Notenbanken ausgegeben, sondern durch Rechenoperationen hervorgebracht. Doch das schöne neue Geld hat Schattenseiten. Transaktionen jenseits des regulierten Bankensystems spielen dem organisierten Verbrechen in die Hände. Steuerhinterziehung und Geldwäsche blühen in der Anonymität des entstofflichten Geldtransfers auf. Und der gewaltige Stromverbrauch bei der Generierung, dem sogenannten Schürfen, der Kryptocoins ist ein Klimakiller. Die Energie, die aufgewendet wird, um das Digitalgeld zu gewinnen, entspricht Schätzungen zufolge dem Bedarf der Niederlande mit ihren gut 17 Millionen Einwohnern. Folglich gehen einzelne Länder, etwa China, gegen den Handel vor, während die Börsenkurse der digitalen Währungen zwischen unerschwinglich und wertlos pendeln. Derweil steht zumindest hierzulande das Kupfergeld vor dem Aus. Die EU-Kommission will Ende des Jahres entscheiden, ob in der Union künftig auf 5-Cent-Beträge gerundet und auf 1- und 2-Cent-Münzen verzichtet wird. In den Niederlanden und in Belgien ist das bereits der Fall. Prolog: Die Erben der Wikinger. Der Norden im Mittelalter. Die Geschichte Skandinaviens wurde mit dem Schwert geschrieben. Selbst die Abkehr von Thor und Odin konnte die Männer im Norden nicht zähmen. Auch im Zeichen des Kreuzes gab es reichlich Stoff für neue Heldensagen. König Olaf II. Heiliger ohne Mitleid. Die Vita des heiligen Olafs ist nichts für Zartbeseitete. Kriege, Misshandlungen und ein Tod auf dem Schlachtfeld. Von Karin Feuerstein-Prasser. Leider sind die historischen Fakten über König Olaf II., dessen Todestag am 29. Juli in Norwegen noch heute gefeiert wird, äußerst dünn gesät. Man muss daher auf die Saga des isländischen Skalden, Dichter Snorri Sturluson zurückgreifen, die er um 1230 in seiner »Geschichte der norwegischen Könige« niedergeschrieben hat. Doch da Snorri selbst dem christlichen Glauben angehörte, ist seine Schilderung recht tendenziös. Unsichere Ahnentafel und ein jugendlicher Tatendrang. Vieles bleibt im Dunkeln. Ob Norwegens erster König Harald Schönhaar zu seinen Vorfahren zählt, ist ebenso ungewiss wie Olafs Geburtsdatum. Weil sein Vater, Kleinkönig Harald Grenske, bereits vor Olafs Geburt starb, heiratete Mutter Asta wenig später Sigurd Syr, Kleinkönig von Ringerike im südlichen Norwegen. Hier verbrachte Olaf seine Kindheit. Wie es sich für einen richtigen Wikinger gehört, beteiligte sich der junge Olaf bereits 1007-1008 an jenen Raubzügen, mit denen die Nordmänner Europas Küsten unsicher machten. Nur so ließen sich Ruhm und Ehre erwerben, um später einmal als Held der Sagas unsterblich zu werden. Ebenso wichtig war natürlich die reiche Beute. Bevorzugtes Ziel war England, wo sich Olaf und seine Mitstreiter die Taschen durch Plünderungen und lukrative Lösegelderpressungen füllten. Als jedoch der Däne Sven Gabelbart, der 1000 bereits Norwegen unterworfen hatte, nun auch das Inselreich überfiel, schlug sich Olaf auf die Seite des angelsächsischen Königs Æthelred. Ein getaufter Abenteurer und ein gestürzter Gott. Möglicherweise kam er in dessen Umfeld mit dem Christentum in Berührung. Ob Olaf tatsächlich von der Segenskraft des Christengottes überzeugt war oder ganz andere Motive hatte, sei zunächst dahingestellt. Auf jeden Fall ließ er sich nach einem weiteren Beutezug, der ihn bis an die Küste von Gibraltar führte, auf dem Rückweg 1014 in Rouen taufen. Dabei verfolgte er einen ehrgeizigen Plan. So wie es nach christlichem Glauben nur einen Gott gab, sollte es künftig in Norwegen auch nur einen König geben, und zwar ihn selbst. Durch die Raubzüge reich geworden, besaß Olaf die nötigen Mittel, um ein schlagkräftiges Heer zusammenzustellen und die Dänen aus seinem Land zu vertreiben. Nachdem er aus der Schlacht bei Nesja am westlichen Ende des Oslofjords 1016 tatsächlich als Sieger hervorgegangen war, ließ er sich zum König von ganz Norwegen ausrufen. Gleichzeitig begann er, unterstützt von angelsächsischen Geistlichen, mit seiner ambitionierten Christianisierung. Einfach war das nicht, denn die alten nordischen Götter mit ihren oft menschlichen Eigenschaften waren den meisten Norwegern lieber als ein unsichtbarer Christengott. Wie sie sich doch überzeugen ließen, schildert Snorri anhand der Begegnung Olafs mit dem Häuptling Dale Gudbrand 1021. Als der und sein Gefolge sich weigerten, das Christentum anzunehmen, soll Olaf kurzerhand selbst zur Keule gegriffen und die mächtige Thor-Statue vor Ort eigenhändig zerschmettert haben. Laut Snorri quollen Schlangen, Echsen und Ratten daraus hervor. Als in diesem Moment auch noch die Sonne aufging und Olaf das Kommen seines Gottes mit großem Licht verkündete, sollen Dale Gudbrand und seine Leute derart beeindruckt gewesen sein, dass sie sich umgehend taufen ließen. Glaubhaft ist das leider nicht, denn anderswo ist von äußerst brutalen Missionsmethoden die Rede. Norwegern, die sich weigerten, den neuen Glauben anzunehmen, wurde mit drastischen Strafen gedroht. Um ein Exempel zu statuieren, ließ Olaf dem einen oder anderen sogar die Augen ausstechen oder die Zunge herausreißen. Auf diese Weise erreichte er, dass die meisten der wichtigen norwegischen Anführer das Christentum zwangsläufig akzeptierten. So konnte König Olaf 1024 schließlich eine Volksversammlung, Ting, auf der Insel Mosta im westlichen Norwegen einberufen, das Mostrating. Hier, erzählt Snorri, nahmen die Heiden das Christentum und Olaf das Reich an. Heiligsprechung. Der Duft eines Leichnams. Schnell erstrahlt der kriegerische König in einem Heiligenschein und sein Grab avanciert zur populärsten Pilgerstätte Skandinaviens. Jetzt, da das Christentum zur Staatsreligion geworden war, ließ Olaf alle Relikte der alten Götter zerstören und mit Hilfe der angelsächsischen Geistlichkeit eine Kirchenorganisation aufbauen. Doch der neue Glaube stand auf tönernen Füßen. Durch seine brutalen Missionsmethoden hatte sich Olaf zahlreiche Feinde gemacht, sowohl unter den einfachen Bauern als auch unter den mächtigen Anführern. Brutale Missionierung der Norweger und ein heiliger Machtmensch. Einer von ihnen war Endlinger Skjalgsson, nach Olaf der mächtigste Mann in ganz Norwegen. Selbst Christ hatte er zunächst fest an der Seite des Königs gestanden. Inzwischen aber besaß er einen anderen, starken Verbündeten, Knut, König von England und Dänemark. Der König kam mit seiner Flotte über die Nordsee und besiegte Olaf in der Schlacht am Helgea bei Schonen. Während sich Knut zum neuen König Norwegens ausrufen ließ und das Land jedoch seinem Neffen Håkon übertrug, suchte Olaf Zuflucht bei seinem Schwager Jaroslav, Großfürst von Kiew. Als Håkon 1029 bei einem Schiffsunglück ums Leben kam, nutzte Olaf das Machtvakuum, um seine Krone zurückzuerobern. Über Schweden, wo er ein Heer zusammenstellte, kehrte er 1030 zurück nach Norwegen. Doch hier erlebte er eine böse Überraschung. Seine alten Feinde hatten unterdessen ein schlagkräftiges Bauernheer versammelt. Am 29. Juli 1030 kam es nördlich von Trondheim zur Schlacht von Stiklestad, wo Olaf im Kampf sein Leben verlor. Glaubt man der Überlieferung, dann soll es an diesem Tag eine Sonnenfinsternis gegeben haben, die tatsächlich erst einen Monat später stattfand. Vermutlich nahmen die Skalden Bezug auf die biblische Sonnenfinsternis beim Tod Christi. Schon bald begannen sich weitere Legenden um Olaf zu ranken, die von den angelsächsischen Geistlichen eifrig gestreut wurden. Es hieß, er sei ohne Waffen in die Schlacht gezogen und als Märtyrer für seinen Glauben gestorben. Die Legenden wirkten. Nur ein Jahr später, am 3. August 1031, wurde der vormals so verhasste Olaf II. Heilig gesprochen. Erstes Kapitel: Kreuzzeichen. Bischof Ansgar, ein Mönch gegen Thor und Wotan. Die Einbindung der heidnischen Wikinger in die christliche Welt des Abendlandes ist eine mühselige Aufgabe. Wie Ansgar, der Apostel des Nordens, im 9. Jahrhundert erfahren muss. Von Franz Metzger. Die nordische Welt der wilden Götter weiß sich zu wehren. Im Sommer 829 erwählt sie sich dazu, eines der zahlreichen Piratenschiffe, welche die Südküste Schwedens unsicher machen. Als sie das Schiff aufgebracht haben, trauen die Seeräuber kaum ihrem Gaunerglück. An Bord finden sie kostbare Kunstwerke aus Silber, zum Teil sogar vergoldet, ein Schatz, der eines Königs würdig ist. Tatsächlich sind die Preziosen als Geschenk für den Wikingerkönig Björn vorgesehen, der über Svealand in Mittelschweden herrscht. Der großzügige Geber ist niemand geringerer als Ludwig der Fromme, Kaiser des Frankenreiches und Sohn Karls des Großen. Eher ratlos betrachten die Piraten die 40 merkwürdigen Schachteln, die zwischen schweren Deckeln dicht beschriebene Pergamentblätter enthalten. Was soll man damit anfangen? Auf einigen Blättern gibt es wenigstens bunte Bilder und die Deckel sind mit Silberbeschlägen und Halbedelsteinen geschmückt. Fette Beute aus Silber, kostbares Pergament und verblüffte Piraten. Noch merkwürdiger erschienen den Räubern die zwei Gestalten in schwarzen Wollkutten. Die haben keine Schwerter gegen die Angreifer gezückt, sondern diesen die Kreuze entgegengehalten, die sie um den Hals tragen. Statt Kampfgebrüll haben sie beschwörende Worte gemurmelt. Das ist alles recht unheimlich, und so lassen die Piraten die beiden Männer an die nahe Küste entkommen. Den zwei Benediktinermönchen, Ansgar und Wittmar, bleibt nun nichts anderes übrig, als sich auf den mühseligen Landweg nach Birka zu machen, einem bedeutenden Handelszentrum Skandinaviens und Residenz König Björns. Doch wie würden die beiden Glaubensboten und kaiserlichen Botschafter dort aufgenommen werden, ohne die Bibeln und Messbücher, die Ansgar den erhofften neuen Christengemeinden zur Verfügung stellen wollte, und ohne die Geschenke für König Björn? Die Wikingerfürsten haben rasch begriffen, dass ein Weg, sich die Unterstützung des Frankenreichs zu sichern, die Annahme des christlichen Glaubens war. Sie sind aber noch Beutejäger genug, um für diesen Schritt auch reiche Geschenke zu erwarten. Dennoch bleibt Ansgar entschlossen, nicht umzukehren, bevor er nicht durch ein Zeichen Gottes wisse, ob in diesem Land eine Möglichkeit zur Verkündung bestehe. So der Chronist Rimbert in seiner Lebensbeschreibung Ansgars. Die beiden Benediktiner haben harte Missionsarbeit vor sich. Ansgar ist vermutlich 801 als Sohn einfacher Leute in der Picardie geboren worden und in jungen Jahren in das Kloster von Corbie eingetreten. Er muss großes pädagogisches Geschick gezeigt haben, denn als die Mönche von Corbie an der Weser ein Tochterkloster, Neu-Corbie, Corvey, gründeten, wurde Ansgar der Aufbau der dortigen Klosterschule anvertraut. Karriere im Kloster und eine gefahrvolle Reise in den Norden. Corvey war ein wichtiger Vorposten des christlichen Glaubens, wie der fränkischen Herrschaft im Sachsenland, das erst vor kurzem unterworfen und missioniert worden war. Mit der zumindest formellen Eingliederung der Sachsen ins christliche Abendland war der Blick von Missionaren wie Politikern weitergewandert zu den Wikingerreichen in Skandinavien. Die loteten ihrerseits das politische und kulturelle Potenzial der neuen Nachbarn aus. Als der dänische Regionalkönig Harald Klax von Rivalen vertrieben wurde, wandte er sich hilfesuchend an Kaiser Ludwig, der 826 in der Pfalz zu Ingelheim Hof hielt. Harald wusste, wie er sich die Unterstützung des frommen Karolingers sichern konnte. Er bot an, sich und sein Gefolge taufen zu lassen und sein Reich christlichen Missionaren zu öffnen. In deren Reihen hatten die Dänen und andere Nordländer freilich den Ruf ebenso hartnäckiger wie gewalttätiger Heiden. Wer würde so ein Himmelfahrtskommando übernehmen? Da brachte der Abt in Corvey Ansgar ins Spiel, der den heiligen Bonifatius, den Apostel der Deutschen, als sein großes Vorbild ansah, bis hin zum Märtyrertod. Tatsächlich nahm Ansgar den Auftrag an und trat im Gefolge Harald Klax die Reise nach Dänemark an. Dessen Griff zur Krone scheiterte jedoch, und Ansgar konnte während zweier Jahre nur eher bescheidene Bekehrungen im Umfeld des Königshofs erreichen, den optimistischen Worten seines Chronisten Rimbert zum Trotz. Inzwischen hatte den Kaiserhof ein weiteres Angebot aus dem Wikingerland erreicht, Glaubensboten willkommen zu heißen, diesmal von König Björn von Svealand. Auch diese Missionsfahrt schien unter einem Unstern zu stehen. Die Mönche wurden aber trotz der geraubten Geschenke von Björn freundlich aufgenommen und erlebten in Birka Aufgeschlossenheit für die Verkündung des Evangeliums. Nicht zuletzt, weil es in Birka schon einige Christen gab, die bei Raubzügen der Wikinger versklavt worden waren. Ansgar konnte mit vielversprechenden Nachrichten zu Kaiser und Kirchenführern zurückkehren. Diese erkannten die Notwendigkeit, das neue Missionsgebiet in die Kirchenorganisation einzubinden. Für die Aufgabe eines Bischofs des Nordens bot sich niemand besser an als Ansgar, der 831 in dieses Amt berufen und geweiht wurde. Seinen Amtssitz bezog er in der befestigten Handelsstadt Hammerburg an der Elbe. Die Kirchenhistoriker streiten bis heute, ob damals bereits ein eigenes Erzbistum Hamburg begründet wurde. Beutezug an die Elbe und Kampf gegen die Kirche in Schweden. Der folgende Aufschwung Hamburgs lockte 845 prompt dänische und norwegische Wikinger an. Die Heiden griffen an. Schon war die Burg umringt. Da sah er, Ansgar, sich zur Verteidigung außerstande. Und er sann nur auf die Rettung der ihm anvertrauten Reliquien. Ansgars Geistliche zerstreuten sich nach allen Seiten. Auch die Bevölkerung irrte flüchtend umher. Einige wurden gefangen, viele erschlagen. Motiv des Angriffs auf Hamburg war schlichte Beutegier. Im selben Jahr kam es aber auch in Birka zu einem Aufstand, der sich ganz offen gegen den christlichen Glauben richtete und von Anhängern der nordischen Kulte gesteuert wurde. Ansgar stand vor den Trümmern seines Lebenswerks. Doch er gab nicht auf. Nicht zuletzt dank der Unterstützung der Reichskirche. Hamburg wurde mit dem bestehenden Erzbistum Bremen zusammengelegt und Ansgar auf dessen Bischofsstuhl berufen. Von Bremen aus organisierte und koordinierte er nun neue missionarische Vorstöße ins Wikingerland, unternahm aber auch selbst weitere Reisen nach Schweden und Dänemark. Dort erreichte er von dessen König Horich II. Die Wiedereröffnung der Kirchen, die auf Drängen einer christenfeindlichen Adelspartei geschlossen worden waren. Solchen Erfolgen standen jedoch Rückschläge entgegen. So wurde 858 auch Bremen von den Nordmännern geplündert. Die Christianisierung Skandinaviens war noch ein sehr fragiles Projekt, als Ansgar 865 in Bremen starb. Nicht als Blutzeuge, wie er es sich gewünscht hatte, sondern an einer Krankheit. Der getreue Rimbert, der Ansgars Bischofsstab übernehmen würde, versicherte seinem Mentor auf dem Sterbebett, dass die Mühen, die er auf sich genommen habe, einem Martyrium durchaus gleichwertig seien. Die Verehrung des Patrons des Nordens als Heiliger setzte dann auch unmittelbar nach seinem Tod ein. Reichsbildung. Die Stunde der Könige. Die ersten Herrscher im Land der Fjorde sind harte Männer des Schwertes. Auch das Christentum wird als politische Waffe missbraucht, um die Einheit des Reiches zu schmieden. Von Rüdiger Sturm. Der norwegische König Olaf Tryggvason in goldener Rüstung und hellrotem Umhang gleitet stolz auf dem größten Drachenschiff der Geschichte in einen Ostseesund. Auf knapp 45 Meter wird die lange Schlange geschätzt. Eskortiert wird das königliche Flaggschiff von 10 weiteren Booten. Die Flotte segelt am 9. September 1000 in einen Hinterhalt. In einer Bucht bei der Insel Svold, ein Ort, der sich nicht mehr lokalisieren lässt, lauern die vereinten Flotten seiner Feinde, König Sven Gabelbart von Dänemark und Olof Skötkonung von Schweden. Die Quellen sprechen von 70 bis 139 Schiffen. Gegen diese mächtige Armada sind die Norweger chancenlos. Um einer schmachvollen Gefangennahme zu entgehen, springt Olaf Tryggvason in voller Rüstung ins Meer und wird nicht mehr lebendig gesehen. Freiwilliger Tod in den Wellen und 18 ermordete Brüder. Über der Geschichte der ersten norwegischen Könige liegt ein Schleier der Legende. Die Grenze zwischen Geschichtsschreibung und Dichtung ist oft fließend. Olaf Tryggvason soll der Erbe des ersten Königs Harald Schönhaar sein, dessen Todesjahr mit 933 angegeben wird. Angeblich einigte er die Küstenregionen Norwegens, als er 872 in der Schlacht am Hafersfjord verschiedene Kleinkönige besiegte und danach deren Töchter heiratete. Der Überlieferung nach sorgte er für eine einheitliche Gesetzgebung und brachte die freien Bauerngüter unter seine Kontrolle. Die Verwaltung des Reichs übernahmen die Jarls, den deutschen Grafen vergleichbar. Doch schon unter seinem ältesten Sohn und Erben, Erik dem Ersten, kehrte die chaotische Gewalt zurück. Seinen Beinamen Blutaxt verdiente er sich durch sein brutales Vorgehen gegen seine 18 Brüder und Halbbrüder, die er Berichten zufolge allesamt umbringen ließ. Mit Ausnahme Håkons, der dann mit Unterstützung des Adels Erik 935 vom Thron vertrieb. Das norwegische Königreich umfasste freilich ohnehin damals nur Vestland, den südwestlichen Teil des heutigen Staates. So unterschiedlich Harald Schönhaar und Erik Blutaxt waren, beide gründeten ihre Herrschaft primär auf kriegerische Stärke. Es fehlte ein ideologisches Bindemittel, um ihr Königtum zu legitimieren. Erst Olaf Tryggvason entdeckte das politische Potenzial der christlichen Religion. Nach Ermordung seines Vaters floh seine Mutter mit dem kleinen Olaf aus Norwegen. 971 wurde der Dreijährige gefangen genommen und als Sklave verkauft. Schließlich erlangte er seine Freiheit und tötete den Mann, der ihn versklavt hatte. Als Erwachsener war Olaf Tryggvason selbst eine Person, die Angst und Schrecken verbreitete. Anfang der 990er Jahre suchten Wikinger die Küsten Englands und Irlands heim. Krähenbein lautete sein Beiname, weil man munkelte, dass er aus Vogelknochen die Zukunft lesen konnte. Für Christen galt Norwegen als das Reich der Zauberer, Magier und Sendboten des Antichristen. Freilich, auch der Teufel war nicht gefeit gegen die Verlockungen des Geldes. Der englische König Æthelred war machtlos gegen die ständigen Attacken. Selbst London war nicht sicher und zahlte eine Summe von 16.000 Pfund Silber, um künftig verschont zu bleiben. Neben Frieden gab es noch eine weitere Bedingung. Olaf musste sich taufen lassen. So zumindest die historisch recht glaubwürdige Version der Geschichte. Der hatte nichts dagegen, war er doch längst von höheren Plänen angefeuert, der Vereinigung Norwegens unter seiner Herrschaft und unter einem neuen spirituellen Banner des Christentums. Bei seiner Rückkehr 995 kam es ihm zu Pass, dass aufständische Bauern den dänischen Vasallen Hakon Jarl, der das Land regierte, verjagten. Während dieser auf der Flucht ermordet wurde, erhob man den Neuankömmling zum König. Tryggvason setzte seinen Masterplan um und ließ sich von den Landesfürsten Gefolgschaft schwören, verbunden mit dem Übertritt zum neuen Glauben. Wer nicht willig war, dem wurde mit unchristlichen Mitteln beigeholfen. Die Überlieferung ist voll von Beispielen von Tryggvasons rabiaten Methoden. Missionierung ohne Gnade. Wer nicht glauben will, muss sterben. Dem heidnischen Priester Raud, der sich der Lehre vom Kreuz verweigerte, schob man eine Schlange in die Kehle, die sich dann ihren Weg nach draußen biss. Seinem Landsmann Kinrifi ließ der grausame Bekehrer eine Schale mit glühenden Kohlen auf dem Bauch platzieren, der dann prompt aufplatzte. Diese Schreckensgemälde malt zumindest der Isländer Snorri in seiner rund 200 Jahre später entstandenen Saga. Den Glauben mit Feuer und Schwert zu verbreiten war das eine, eine Politik des Ausgleichs das andere. Die genauen Hintergründe und Spannungen, die in der Seeschlacht von Svold mündeten, lassen sich nicht mehr ermitteln. Lag es daran, dass der mit Olaf verfeindete Sohn des getöteten Håkon die Tochter des dänischen Königs geheiratet und diesen auf seine Seite gezogen hatte? Hatte es damit zu tun, dass sich der norwegische König in die Kämpfe zwischen Polen und Schweden eingemischt hatte? Jedenfalls fiel nach Olafs Tod Norwegen unter die Oberherrschaft des dänischen Königs, dem die einheimischen Aristokraten unterstellt waren. Und denen war ein Herrscher im fernen Ausland lieber als ein Monarch vor Ort. Die nachhaltigste Maßnahme Olaf Tryggvasons war die Einführung des Christentums. Weiter vorangetrieben wurde die Missionierung durch den später heilig gesprochenen Olaf II. Haraldsson, der von 1015 bis 1028 regierte und die Grundzüge der norwegischen Kirchenverfassung festlegte. Der Siegeszug von König und Christentum ging Hand in Hand. 1154 erhielt Norwegen per päpstlicher Bulle seine Erzdiözese. Die anarchischen Zeiten des Heidentums waren vorbei. Knut der Große, das Imperium des Nordens. Niemand konnte ahnen, dass aus einem unbedeutenden Prinzen einer der mächtigsten Männer Europas werden würde. Knut der Große herrscht über England, Dänemark und Norwegen. Von Mareike Pohl. Ostern 1027 in Rom. Heute krönt Papst Johannes der 19. Konrad II. Zum Kaiser. Die Römer haben ja schon viele Kaiser gesehen, Päpste sowieso. Aber einen echten Wikinger, noch dazu in der Peterskirche? Viele drängeln, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, der gleich neben dem Kaiser steht. Knut der Große, Herr über England und Dänemark. Der Nordseekönig ist einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Dabei sah Knuts Zukunft zunächst eher mau aus. Als zweitgeborener Sohn des dänischen Königs Sven Gabelbart würde er erstmal nichts erben. Die Krone ist für seinen älteren Bruder Harald bestimmt. Schon früh ist klar, wenn Knut herrschen will, muss er sich ein eigenes Reich erobern, zum Beispiel England. Die Engländer müssen furchtbar gesündigt haben. Ja, die ganze Insel sei in der Hand des Teufels, wettert Bischof Wolfston von York. Wie sonst wäre zu erklären, dass Gott sie so straft? Seit 200 Jahren suchen plündernde Wikinger die Insel heim. Doch so schlimm war es noch nie. Ab 980 beginnt eine neue Welle der Überfälle. Jeden Sommer spülen schnelle Schiffe eine Flut an schrecklichen Kriegern an Land. Geplünderte englische Städte und ein teuer erkaufter Frieden. Dänische Warlords plündern Southampton und brennen Oxford nieder, verwüsten Kent und ermorden den Erzbischof von Canterbury. Einer der brutalen Räuber ist Sven Gabelbart. Der angelsächsische König Æthelred hasst die Dänen, die ihn wie einen Schwächling dastehen lassen. Ein militärischer Misserfolg jagt den nächsten. Ihm bleibt nur den Abzug zu erkaufen. Tausende Pfund englisches Silber, das sogenannte Danegeld, fließen in die Taschen der Dänen. Trotzdem kommen die Nordmänner jedes Jahr zurück. Auch im Sommer 1013 tauchen am Horizont wieder die gefürchteten Schiffe auf. An Bord sind der Dänenkönig Sven Gabelbart und sein Sohn Knut mit den besten Kämpfern ihres Landes. Diesmal wollen sie nicht nur plündern, sondern erobern. Sie treiben Æthelred ins Exil. Wenige Tage vor seiner Krönung zum englischen König stirbt Sven unerwartet. Die Angelsachsen rufen Æthelred zurück und Knut flieht nach Dänemark, wo inzwischen sein Bruder herrscht. Aufgeben? Keine Option für Knut. Der 20-Jährige schart Gefolgsleute um sich, knüpft ein Spinnennetz aus persönlichen Beziehungen und lauert auf eine günstige Gelegenheit. Kurz darauf kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Æthelred und seinem Sohn Edmund Ironside. Die Engländer stehen am Rand eines Bürgerkrieges. Knut setzt die Segel. Die Invasion beginnt. Die Dänen belagern Æthelred in London, wo dieser im April 1016 überraschend stirbt. Sein Nachfolger Edmund ist so verzweifelt, dass er sein eigenes Land verwüstet, um Truppen zu pressen. Bald laufen immer mehr Engländer zu Knut über. Als der Däne im Oktober in der Schlacht bei Essandon siegt, lässt sich Edmund auf Friedensgespräche ein. Knut erhält den Löwenanteil des Reiches, Edmund bleibt nur Wessex. 5 Wochen später ist Edmund tot. Er soll nachts auf dem Abort erstochen worden sein. Knut hat sich sein Reich erobert. Jetzt muss er es regieren. Die Eroberer gieren nach Beute. Die englischen Kollaborateure erwarten ihren Lohn, während die Anhänger des alten Königshauses ängstlich abwarten. Sie wünschen sich nur eines: Frieden. Doch so unterschiedlich Dänen und Engländer sein mögen, eines haben sie gemeinsam. Sie sind Christen, auch wenn viele Dänen noch ihrem alten Glauben anhängen. Knut leitet einen radikalen Kurswechsel ein. Dem Bischof von Canterbury schenkt er wertvolle Reliquien. Auf dem Schlachtfeld von Essandon lässt er zum Gedenken an die Toten eine Kirche weihen. Um seine Herrschaft zu legitimieren, heiratet Knut Æthelreds Witwe. 1018 erlässt er einen Gesetzeskodex, der Frieden und Freundschaft zwischen Dänen und Engländern sichern soll. Wer sich dennoch gegen ihn stellt, wird gnadenlos verfolgt. Zum letzten Mal erhebt er das Danegeld, zahlt seine Söldner aus und schickt sie zurück nach Dänemark. England und Dänemark erstmals in friedlicher Koexistenz. Im selben Jahr stirbt überraschend Knuts Bruder. Plötzlich ist er auch König von Dänemark. Statt in die Heimat zurückzukehren, setzt er seinen Schwager Ulf als Regenten ein. Es scheint, Knut hat Geschmack am englischen Way of Life gefunden. Mehr denn je braucht er jetzt die Hilfe der Kirche, um seine beiden Reiche zu einen. In England klappt die Kooperation mit dem Klerus so gut, dass er englische Priester nach Dänemark schickt. Vielleicht zum ersten Mal seit 200 Jahren herrscht Frieden zwischen Wikingern und Briten. Englische Töpfer kommen nach Dänemark und Steinmetze von der Insel bauen jetzt auch Kirchen auf der anderen Seite des Meeres. Die geplante Romreise scheint der Höhepunkt in Knuts Karriere. Er ist ein mächtiger Mann geworden. Das ruft Feinde auf den Plan. Kurz bevor Knut in die ewige Stadt aufbrechen will, greifen ihn Olaf II., später der Heilige, von Norwegen und Arnund Jakob von Schweden an. Bitter für Knut, auch Schwager Ulf, der Dänemark regiert, ist unter den Gegnern. In der folgenden Seeschlacht auf der Flussmündung Helgea in Schweden gibt es zwar keinen klaren Sieger, allerdings blockieren Knuts Schiffe die norwegische Flotte. Als der Winter anbricht, bleibt den Feinden nur, ihre Schiffe zurückzulassen. Hungernd und frierend quälen sie sich über Land durch düstere Wälder in die Heimat zurück. In Rom erwirkt Knut derweil vom Papst und den Fürsten Zollfreiheit und sicheres Geleit für Pilger und Kaufleute seines Reiches. Zurück in Dänemark lässt er seinen illoyalen Schwager Ulf in der Kirche von Roskilde hinrichten. Als er mit 50 Schiffen an Norwegens Küste aufkreuzt, flieht Olaf ins Exil. In einer modern anmutenden Propagandareise zieht Knut durch das Land, macht Versprechen, verschenkt Geld und Privilegien. Die Kampagne hat Erfolg. 1028 herrscht Knut auch über Norwegen. Der Nordseekönig ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Tochter Gunhild ist mittlerweile mit dem Sohn Kaiser Konrads verlobt. Auch die Nachfolge scheint perfekt geregelt. Jeder seiner drei Söhne wird eine Krone erben. Doch als Knut 1035 mit nur 40 Jahren stirbt, kann sein Sohn Sven Norwegen nicht halten. Harald und Hardeknut führen einen erbitterten Bruderkrieg um England. Als Harald stirbt, lässt Hardeknut dessen Leiche exhumieren und in einen Sumpf werfen. Zwei Jahre später säuft er sich auf einer Hochzeit zu Tode. Das nordische Imperium ist mit Knut untergegangen. Harald Hardrada, der Tod eines Kriegers. Der norwegische König Harald ist seit seiner Jugend auf dem Schlachtfeld zu Hause. 1066 greift der Hüne erneut zum Schwert. Er will Englands Thron. Von Klaus Hillingmeier. Er war der größte Krieger des Nordens. Noch ein halber Knabe hatte Harald Sigurdsson im Jahr 1030 in der Schlacht von Stiklestad an der Seite seines Halbbruders Olaf gekämpft. Olaf fiel, wurde zum christlichen Märtyrer und heilig gesprochen. Harald überlebte und wurde Söldner. 1046 kehrte er in seine norwegische Heimat zurück. Im Gepäck Gold und Schätze, größer als jemals im Norden gesehen, wie sein Biograf Snorri Sturluson schrieb. Von seinen Gefolgsleuten respektiert, von seinen Feinden gefürchtet, gewann er als Harald III. 1047 die Alleinherrschaft über Norwegen. Sein Beiname Hardrada, der Harte, war politisches Programm. 1066 lockt ein großes Spiel um Macht. Im Königreich der Angelsachsen war Eduard der Bekenner kinderlos gestorben und Harold Godwinson hat den englischen Thron bestiegen. Doch Harolds Anspruch auf die Krone ist umstritten und in der Verbannung lauert ein Todfeind. Sein Bruder Tostig, der weiß, dass er niemals alleine Harold entmachten kann. Und so schlägt er dem norwegischen König einen Plan vor. Zusammen sollen sie seinen Bruder stürzen. England würde an Norwegen fallen und Tostig seine Grafschaft Northumbria zurückerhalten. Böse Oben von grässlichen Trollfrauen und gierigen Wölfen. In den Fjorden um die Solundinsel versammelt er im Sommer 1066 eine Flotte von 300 Schiffen. An den Ufern campieren 10.000 Krieger, um gegen England zu ziehen. Doch böse Oben haben ihre Schatten geworfen. Die Krieger flüstern von düsteren Träumen, bevölkert von grässlichen Trollfrauen, blutgierigen Wölfen und hungrigen Raben, Leichenpicker des Nordens, die sich auf ihr Festmahl aus Norwegern freuen. Bevor Harald zu seinem Abenteuer aufbricht, pilgert er deshalb zur Kirche von Nidaros. Er lässt sich den Schrein Olafs öffnen, um dem heiligen Bruder Fingernägel und Haare zu schneiden. Ein Brauch aus den Zeiten der alten Götter. Dann sticht die Flotte in See. Auf dem Humber rudern die Krieger landeinwärts, dann ziehen sie beim Ort Rycall die Schiffe ans Ufer und marschieren in Richtung York. Am 20. September stoßen die Norweger bei Fulford auf ein angelsächsisches Heer unter dem Befehl der Grafen Edwin und Morcar. An einem Deich kommt es zur Schlacht. Der Widerstand der Angelsachsen ist verbissen und für einen kritischen Moment wankt die Flanke der Norweger. Dann rufen Kriegshörner zum Gegenangriff. Harald stürzt sich mit der Elite seiner Männer auf den Feind. Die Reihen der Angelsachsen brechen und die Schlacht wird zum Massaker. York ist nun bereit zu kapitulieren und stellt Geiseln, worauf Harald ins Schiffslager zurückkehrt, um seine nächsten Schritte vorzubereiten. Es ist der 25. September, als der König mit einem Teil seiner Männer erneut in Richtung York aufbricht. Die Herbstsonne hat noch erstaunliche Kraft, und da die Wikinger glauben, den Feind vernichtend geschlagen zu haben, lassen die meisten Krieger ihre Kettenhemden im Lager. Gegen Mittag erreicht das norwegische Heer die Brücke von Stamford. Plötzlich sieht man ein fernes Glitzern von Metall. Der englische König ist gekommen. In brutalen Gewaltmärschen hat Harald sein Heer von der Kanalküste in den Norden getrieben. Tostig rät Harald zum Rückzug, doch Norwegens König ist nicht der Mann, der einem Feind den Rücken zukehrt. Stattdessen schickt er Boten ins Schiffslager. Sie sollen die Reserven mobilisieren. Dann wird der Verwüster der Länder, sein Kriegsbanner mit dem Raben, entrollt und die Männer bereiten sich auf den Kampf vor. Bevor er angreift, schickt König Harald Unterhändler zu Tostig. Er bietet seinem Bruder ein Drittel des Königreiches an. Als Tostig fragt, was er denn Harald anböte, erhält er die höhnische Antwort: 7 Fuß Erde. Oder sogar etwas mehr, denn er ist ein großer Mann. Der Kriegerkönig von Norwegen wird zum Berserker. Tostig wählt den Kampf statt den bequemen Verrat. Er und seine Gefolgsleute gliedern sich in die Reihen Haralds ein. Die Norweger bilden einen Schildwall. Angriffswelle auf Angriffswelle bricht sich am Schildwall der Norweger. Plötzlich Chaos. Die Schlachtlinie hat sich aufgelöst. Wie vor 5 Tagen in Fulford will Harald erneut das Schlachtenglück wenden. Er stürzt sich mit seinen besten Männern ins dichteste Kampfgetümmel. Ohne Kettenhemd, ohne Schild, in jeder Hand eine Waffe. Erfüllt vom Zorn auf den Feind, erinnert er mehr an einen Berserker als an einen König. Später wird ein Skalde seine Tollkühnheit mit den Zeilen besingen: Norwegens König hatte nichts, um seine Brust in der Schlacht zu schützen. Und doch, sein kriegsbewährtes Herz blieb fest entschlossen. Nichts scheint Harald aufhalten zu können. Dann durchschlägt ein Pfeil seine Kehle. Der größte Krieger des Nordens ist tot. Für einige Minuten legt sich der Schlachtensturm. Harald will verhandeln, aber die Norweger und Tostig bleiben halsstarrig. Und jetzt kommt die Verstärkung von den Schiffen, bereit, den Tod ihres Königs zu rächen. Der Kampf lodert wieder auf, doch der Feind ist übermächtig. Am späten Nachmittag sind fast alle Wikinger erschlagen. Auch Tostig und seine Krieger bleiben auf dem Schlachtfeld. Die Raben haben ihr Festmahl bekommen. 2. Kapitel: Inseln. Island. Republik am Rande der Welt. 4 Jahrhunderte lang, von 874 bis 1262 nach Christus, ist Island demokratisch. Doch die Könige von Norwegen drängen mit allen Mitteln auf Einfluss. Von Friedrich Seeler. Wie in jedem Jahr versammeln sich die Männer Islands im Sommer 999 auf einem Feld zum Thing. Sie sitzen auf Bänken um einen Stein herum, stimmen über Gesetze ab und sprechen Recht. Doch dieses Mal haben die meisten Schwerter und Äxte mitgebracht. Es droht ein Bürgerkrieg zwischen Christen und Heiden. Letztere fürchten, dass die Christen das Essen von Pferdefleisch verbieten und die Tradition abschaffen wollen, ungewünschte Kinder nach der Geburt töten zu dürfen. Die Männer rufen sich Beleidigungen zu. Ein Christ wird vom Ting verbannt, weil er die Göttin Freya eine Schlampe nennt. Torgeir Torkelsson ist Sprecher des Tings und Heide. Doch auch die Christen respektieren ihn. Die Versammlung stimmt dafür, dass Torkelsson alleine entscheiden soll. Müssen sie alle Christen werden? Oder können Heiden und Christen auf Island nebeneinander leben und dabei ihren jeweiligen Gesetzen folgen? Torkelsson zieht sich in seine Hütte zurück, bedeckt seinen Kopf mit einem Robbenfell und denkt eine Nacht lang nach. Als er am Morgen die Hütte verlässt, versammeln sich die Isländer um ihn. Die Einheit der Insel müsse um jeden Preis bewahrt werden, sagt er. Wenn wir das Gesetz spalten, spalten wir auch unser friedliches Miteinander. Torkelson verkündet daher einen Kompromiss. Alle Isländer müssen sich taufen lassen. Doch im Privaten dürfen sie weiterhin Tor opfern, auch Pferdefleisch und Säuglingsmord bleiben legal. Als er zu Ende gesprochen hat, läuft Torkelson angeblich zu einem Wasserfall, reißt sich seinen Torhammer vom Hals und wirft ihn in die Fluten. In der Antike wird die Insel von einem griechischen Seefahrer entdeckt. Island zählt zu den letzten Gegenden Europas, die von Menschen besiedelt werden. Sagen erzählen, wie die Bewohner mitten im Nordatlantik Schnee, Vulkanausbrüchen und bösen Geistern trotzen. Aber die Sagen berichten auch von einem für das Mittelalter einmaligen politischen System. Statt sich einem König zu unterwerfen, stimmen die mächtigsten Bauern über Gesetze ab. Eine Republik am Rande der Welt. Doch Bischöfe und Könige aus Europa bedrohen bald die Unabhängigkeit Islands. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus ist der griechische Seefahrer Pytheas von Massalia auf eine Insel nordwestlich von England gestoßen. Zurück in Griechenland erzählt Pytheas, dass die Sonne auf Island im Sommer nicht untergeht und wird für einen Spinner gehalten. Später, im Mittelalter, befahren Wikinger den Atlantik. Sie kennen noch keine Kompasse. Ihre Schiffe haben meist nur ein Segel. Laut der isländischen Saga Landnámabók, dem Buch der Landnahme, kommt ein schwedischer Wikinger auf den Weg zu den Hybriden vom Kurs ab, wird nach Norden getrieben und stößt auf unbewohntes Land. In den Fjorden leben Kabeljaue, Robben und Wale. Die Insel ist von Gras und riesigen Birkenwäldern bedeckt. Im Zentrum sichtet er Gletscher. Im Hochmittelalter leben sagenhafte 40.000 Menschen auf dem Vulkaneiland. Rasch spricht sich die Entdeckung Islands an den dicht besiedelten Küsten Skandinaviens herum. Dem Landnámabók zufolge segeln um das Jahr 874 rund 430 Menschen aus Skandinavien mit ihren Familien nach Island. An Bord haben sie Kühe, Pferde, Schafe und Katzen. Dazu Äxte, Sensen und Fischernetze. Auf Island errichten sie Häuser aus Stein und Torf. Das Klima ist etwa 1,5 Grad milder als im 20. Jahrhundert. Wahrscheinlich lassen sich selbst im Norden Gerste und Roggen anbauen. Vor allem ernähren sich die Siedler von Milchprodukten und Fleisch. Bald lernen sie, Wale in den Fjorden mit Harpunen zu erlegen. Aus Schafwolle weben sie wärmende Umhänge. Öfters brechen Vulkane aus, Geröll und Lava zerstören Höfe. Doch die Bevölkerung wächst. Um 1100 leben 40.000 Menschen auf Island. Wie in ihrer Heimat üblich, treffen sich die freien Männer eines Fjords oder einer Region zur Volksversammlung, dem Ting. Sie setzen sich unter freiem Himmel zusammen, teilen Weideland ein, organisieren die Armenfürsorge. Die Isländer entwickeln diese Tradition weiter. Zusätzlich zu den regionalen Versammlungen treffen sie sich zu einem landesweiten Ting, dem Alting. Immer im Juni reisen alle freien Isländer zu einem Feld nordöstlich von Reykjavik. Die 39 mächtigsten Bauern der Insel, die Goden, entscheiden über Gesetze, wählen Richter und legen Streit bei. Die übrigen Bewohner müssen sich einem der Goden anschließen, dafür repräsentiert er sie im Alting. Wer unzufrieden mit seinem Vertreter ist, sucht sich einen anderen. Verliert ein Gode zu viele Gefolgsleute, muss er seinen Sitz in der Versammlung abgeben, fast wie ein heutiger Parlamentarier. Island kann auf einen König verzichten, weil der Nordatlantik die Insel vor Invasionen schützt. Anders als auf dem europäischen Festland braucht es keine Regierung, die eine militärische Verteidigung organisiert. So sichert das Alting jahrzehntelang den Frieden. Ende des 10. Jahrhunderts erreichen Mönche aus Hamburg die Küsten und erzählen von der Bibel. Aber nur wenige lassen sich taufen. Die meisten glauben an die alten Götter Thor und Njörd, sowie an Schutzgeister, die in Wasserfällen oder Felsen leben. Doch der norwegische König Olaf Tryggvason will mit Hilfe des Christentums seinen Einfluss auf Island vergrößern und schickt weitere Missionare. Zugleich ist er ungeduldig. Als sich die Söhne einiger Goden in Norwegen aufhalten, nimmt er sie als Geiseln und zwingt deren Väter zur Taufe. Andere Goden bezahlt er, damit sie konvertieren. Als sich das Klima abkühlt, nehmen die Konflikte überhand. 999 droht die religiöse Spaltung auf Island in einem Bürgerkrieg zwischen Christen und Heiden zu münden. Doch auf dem Alting findet deren Sprecher Torkelsson einen Kompromiss. Alle Isländer lassen sich taufen, aber heidnische Traditionen bleiben erhalten. Zwar lässt sich der König aus Norwegen so besänftigen, gleichwohl schickt er bald Bischöfe, die am Alting teilnehmen und meist loyal zu ihrem König stehen. Ab dem 12. Jahrhundert verändert sich das Klima. Die Winter werden kälter, Gerste gedeiht nur noch im Süden. Die Goden kämpfen daher um Weideland. Der norwegische König unterstützt all jene mit Schwertern und Gold, die ihm die Treue schwören. Mit seiner Hilfe erobern diese dann andere Godentümer. Bald konkurrieren im Alting gerade noch 6 mächtige Familien miteinander. Die Kleinbauern können nicht mehr zwischen den Goden wechseln, denn der nächste unabhängige Gode lebt zu weit entfernt, um noch Schutz garantieren zu können. So werden die Goden zu regionalen Herrschern. Ihre Heere verwüsten Äcker und Höfe, schlachten Kühe und Schafe, um den jeweiligen Gegner zu schwächen. Norwegens König Håkon nutzt das Chaos, um die Insel endgültig zu unterwerfen. Er verbietet norwegischen Kaufleuten den Handel mit Island. 1262 bleibt den Goden nichts anderes übrig, als mit dem König ein Abkommen zu schließen. Im alten Vertrag unterwerfen sie sich dem König und müssen fortan jährlich 20 Ellen gewebter Wollstoff je Bauer als Steuer bezahlen. Dafür gewährt der norwegische König Frieden und isländische Gesetze. Im 14. Jahrhundert fällt die Insel an die dänische Krone. Es dauert viele Jahrhunderte, bis die Insel wieder eine souveräne Republik wird. Erst 1944 lösen sich die Isländer mit einem Volksentscheid von Dänemark. Ihr Parlament heißt bis heute Alting. Das Grönlandrätsel. Attacken aus dem ewigen Eis. Ab 985 besiedeln die Wikinger Grönland. Gut 400 Jahre später geht die Kolonie zugrunde. War nur das Klima schuld? Ein norwegischer Historiker glaubt an eine kriegerische Ursache. Von Martin Pfaffenzeller. Als Sigridur Bjørnsdottir zu ihrer Trauung ging, wölbte sich unter ihrem Kleid ein Babybauch. Ihr Bräutigam Thorstein Olafsson wartete bereits in der kleinen Steinkirche am Ufer eines Fjordes in Südgrönland. Sigridur trat an der Seite ihres Vormunds zum Altar, schüttelte die Hand des Bräutigams, so wie es üblich war, und gab ihm das Ja-Wort. Der Pfarrer sprach den Segen. Für Sigridur begann eine neue Lebensphase. Zugleich markierte die Hochzeit das Ende einer Epoche. Gut 4 Jahrhunderte hatten Wikinger in Grönland gewohnt, doch kurz nach der Feier müssen sie verschwunden sein. Eine Urkunde über die Trauung vom 14. September 1408 ist das letzte Lebenszeichen der Nordmänner hier. Erst 3 Jahrhunderte nach der Hochzeit kamen wieder Europäer in den Fjord mit der Kirche und fanden nur noch Ruinen vor. Bis heute gibt das Ende der Wikinger auf Grönland Rätsel auf. Was ist den Siedlern zugestoßen? Tod und Unglücksbringer der Eskimos. Die Geschichte des nordischen Grönlands beginnt mit Erik Thorvaldsson, der in Island lebte und wegen seiner Bartfarbe der Rote genannt wurde. Um 980 erschlug er 4 Männer, Daraufhin ächtete ihn die Ting-Versammlung. Erik kannte die Geschichten von einem unbewohnten Land im Westen, das abgetriebene Seefahrer einst gesichtet haben wollten. Da er auf Island keine Zukunft hatte, segelte er los. Wohl 981 erreichte er die grönländische Küste. Anfangs war das Klima wärmer als heute. In Grönland war es damals im Schnitt knapp 1 Grad wärmer als heute. In den Fjorden schwamm Kabeljau, am Ufer sprossen Gräser, durch die Ebenen liefen Rentiere. Die Lebensbedingungen waren ähnlich gut wie auf Island und im Norden Norwegens, nur wohnten hier keine verfeindeten Sippen. Ein letztes Mal kehrte Erik nach Island zurück und besorgte Bauholz, Werkzeug und Vieh. Um Siedler anzuwerben, nannte er seine Entdeckung Grönland, grünes Land. Im Sommer 985 landeten 14 Wikingerschiffe dort, etwa 700 Menschen ließen sich nieder. Eriks Gefolgsleute siedelten in einem Fjord um das heutige Kvassjarsuk. Diese Kolonie nannten sie Ostsiedlung. Eine andere Gruppe segelte 500 Kilometer weiter nach Nordwesten und gründete um die heutige Hauptstadt Nuuk die Westsiedlung. Für Getreideanbau waren die grönländischen Sommer zu kurz, aber die Siedler entwickelten eine eigene Diät. Butter- und Skyr-Frischkäse aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch, dazu Fisch- und Rentierfleisch. Um das Jahr 1000 segelte Eriks Sohn Leif sogar noch weiter nach Westen. Er landete am St. Lorenz-Golf im heutigen Kanada und betrat als erster Europäer nordamerikanisches Festland. Weil einer seiner Begleiter angeblich Weinreben fand, nannte Leif seine Entdeckung Vinland, Weinland. Leifs Bruder Thorwald gründete eine Siedlung in Neufundland. Feindselige Ureinwohner schossen Thorwald jedoch einen Pfeil in den Bauch. Die restlichen Nordmänner flüchteten zurück nach Grönland. Dort spezialisierten sich die Wikinger auf den Export von Walross-Stoßzähnen. Händler verkauften das Elfenbein nach Frankreich, wo Kunsthandwerker Schachfiguren schnitzten. Das Geschäft lockte weitere Siedler an. Anfang des 14. Jahrhunderts lebten in Grönland etwa 2000 Wikinger. Der Vatikan schickte Bischöfe auf die Insel und die Nordmänner erbauten eine Kathedrale. 100 Jahre vor ihrem Untergang schien die Kolonie zu florieren. Doch ab 1350 verschlechterten sich die Lebensbedingungen. Der Preis für Walrosszähne sank, da muslimische Kaufleute vermehrt Elefantenelfenbein nach Europa exportierten. Zugleich kühlte das Klima ab. In Grönland wuchs nun weniger Gras für Kühe. Vertrieben also wirtschaftliche Not und Hunger die Wikinger von Grönland? Der norwegische Historiker Arnved Netqvitne hat eine andere Theorie. Denn die Nordmänner waren auf Grönland seit etwa 1100 nicht mehr allein. Bei der Walrossjagd trafen sie bisweilen auf Fremde, die mit Kanus aus Kanada gekommen waren, die Inuit. Schon die ersten Begegnungen waren kriegerisch. Und die Eskimos rückten bald nach Süden vor. Die zerstreuten Höfe konnten sich bei Überfällen nicht helfen. Um 1340 überfielen die Inuit die Westsiedlung. Die Höfe der Wikinger lagen oft Dutzende Kilometer auseinander, so konnten sie einander nicht helfen. Ein Mönch, der die Westsiedlung wenig später besuchte, fand keine Menschen vor. Dafür streiften ungemelkte Kühe, Ziegen und Schafe umher. Nominell gehörten die Kolonien ab 1261 zum norwegischen und ab 1380 zum dänischen Reich, doch die Herrscher kümmerten sich kaum um ihre grönländischen Untertanen. Einige Wikingerfamilien zogen zurück nach Norwegen oder Island. Die meisten Bewohner der Ostsiedlung blieben. Anfang des 15. Jahrhunderts konnten sie 30 Gäste aus Island über 3 Winter beherbergen, darunter das Brautpaar Sigridur und Thorstein. Wenige Jahre nach der Hochzeit gingen Höfe und Kirchen der Ostsiedlung in Flammen auf. Archäologinnen fanden in den Trümmern Kruzifixe und Bruchstücke der Glocke. Es spricht einiges für ein gewaltsames Ende. Die Wikinger auf Grönland waren durch Klimawandel, wirtschaftliche Einbußen und Auswanderung geschwächt. Den entscheidenden Schlag aber versetzten ihnen womöglich die Inuit. Und das Brautpaar? Sigridur starb vermutlich bei der Geburt ihrer Tochter Christine. Thorstein segelte 1410 mit dem Kind nach Island, wo er als Richter wirkte. Seine Hochzeit ließ er 14 Jahre später schriftlich bezeugen, damit die Tochter Ansprüche auf sein Erbe anmelden konnte. Interview. Das nordische Wissen über die neue Welt gelangte zu Kolumbus. Welchen Wahrheitsgehalt die Sagas haben, wie sich die Skandinavier den Weg nach Amerika bahnten und wie ein Mordkomplott sie womöglich zurückwarf, schildert der renommierte Wikinger-Experte Professor Rudolf Simek. Interview Christian Pantle. Inwieweit kann man die Sagas als historische Quellen nutzen? Etwa zu den norwegischen Königen Olaf Tryggvason und Olaf dem Heiligen um 1000 nach Christus. Die Saga-Verfasser wie Snorri Sturluson haben rund 200 Jahre später alles ausgebeutet, was zu ihrer Zeit an Material da war. Die Königssagas bieten damit einen gewissen historischen Quellenwert, der vielleicht ein bisschen höher ist als der von Shakespeares Königsdramen. Beide liefern ein historisches Gerüst. Die Reden und Dialoge sind natürlich nicht authentisch, aber die Abfolge der Könige und der Schlachten, davon kann man annehmen, dass sie ungefähr stimmen. Was motivierte die Olafs, in Norwegen das Christentum einzuführen? Olaf Tryggvason, der erste der beiden Olafs, war ein Bandenführer, vergleichbar mit den heutigen Warlords in Libyen. Im Christentum hat er eine Chance gesehen, mittels der neuen Religion in Norwegen König zu werden. Das Christentum stieß aber auf heftigen Widerstand. Das war vor allem ein politischer Widerstand gegen das Königtum, getragen von den Fürsten in Westnorwegen, die viel Macht zu verlieren hatten. Ab 1015 setzte Olaf der Heilige die neue Religion endgültig durch. Wie schnell verbreitete sich diese im Land? Bis sich die christlichen Riten überall durchsetzten, vergingen Jahrzehnte. Wie langsam so ein Prozess abläuft, zeigt Island. Die Insel trat im Jahr 1000 zum Christentum über. Dann dauerte es 56 Jahre, also zwei Generationen, bis der erste einheimische Bischof dort war. Solange gab es nur eine sakramentale Notversorgung. Hin und wieder kam ein Ausländer, taufte ein paar Kinder, begrub ein paar Leute. Und in der Zwischenzeit pflegte man weiter heidnische Riten. Sogar 300 Jahre später noch leiten sich skandinavische Könige und Adlige genealogisch von Odin, Thor und anderen germanischen Göttern her. Das war unproblematisch, weil es seit der Antike die Theorie des Euhemerismus gab. Demnach waren die Götter in Wahrheit nur tolle Menschen. So toll, dass man sie als Götter verehrte in der alten Zeit. Und danach ging es bergab. Es geht ja immer bergab mit der Welt, wie wir heute wieder wissen. Das war auch schon die mittelalterliche Einstellung. Wir sind Zwerge, die auf den Schultern der Riesen sitzen. Wirklich bergab ging es mit den skandinavischen Siedlungen in Grönland und mit der in Nordamerika um das Jahr 1000. Dort, in Neufundland, hielten die Siedler nur 2-3 Jahre durch, schreiben sie in ihrem Buch Vinland. Trotzdem gab es auch danach Fahrten in die neue Welt. Wir haben Hinweise, dass man von Island aus noch im 13. Jahrhundert nach Neufundland reiste, um Holz zu holen. Auf jeden Fall hat man das von Grönland aus versucht, bis die grönländische Kolonie im 15. Jahrhundert ausgestorben ist. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, warum die Kolonie in Grönland unterging. Was ist Ihre Ansicht? Die Kolonie konnte sich nicht selbst versorgen und sie war zunehmend abgeschnitten. Lange Zeit lief ein Schiff des Bischofs von Trondheim einmal im Jahr Grönland an, um Weizen und Wein zu bringen. Ab Ende des 13. Jahrhunderts liest man dann immer wieder, dass beispielsweise 2 Jahre lang überhaupt kein Schiffsverkehr von Norwegen nach Island und Grönland möglich war, wegen der Stürme und des kalten Wetters, was vorher nie ein Thema war. Um 1432 wird die Situation dann noch prekärer mit dem Beginn der kleinen Eiszeit. Warum hat man von Grönland aus nie versucht, weiter in die neue Welt vorzudringen, wo es Holz gab und mehr landwirtschaftliche Möglichkeiten? Weil Neufundland noch weiter weg ist von der norwegischen Heimat als Grönland. Von dort führt kein Weg mehr nach Hause zurück, wenn etwas schief geht. Im Militär würde man sagen, die Versorgungslinie ist überdehnt. Was ging bei dem Siedlungsversuch in Neufundland schief? Feindliche Indianer haben wohl eine Rolle gespielt. Zudem gab es interne Streitigkeiten, wenn man der Grönlandsaga glauben kann. Eine der Frauen organisierte demnach einen Mordkomplott, bei dem eine ganze Hofbesatzung umgebracht wurde. Die Ausgrabungen in Neufundland haben gezeigt, dass die Kolonie dort aus nur 3 Höfen und ein paar Nebengebäuden bestand. Auffallend ist, dass sich in einem Hof ausschließlich Artefakte aus Grönland befanden, in einem anderen vorwiegend aus Island. Das deutet auf eine tatsächliche Spaltung hin, die bei so einer kleinen Kolonie fatal sein kann. Was wurde aus dem Wissen um die neue Welt? Ist es ins Sagenhafte verschwunden? Es gibt 2 Schienen, auf denen dieses Wissen erhalten blieb. Die eine sind die Sagas, die man sich erzählt hat, die sich aber oft gegenseitig widersprechen. Die andere Schiene ist das geografische Wissen, das man in den Klöstern bewahrt hat. Dort liegen mittelalterliche Texte und Karten, die besagen, nach Island kommt Grönland, dann Helluland, Markland und Wienland, also Neufundland. Auf dieser wissenschaftlichen Schiene gelangten Informationen sicherlich auch zu Kolumbus. Was dieser nicht wissen konnte: Der Weg in die neue Welt ist von Portugal aus doppelt so weit wie von Norwegen aus. Isle of Man. Die Insel der Eigenwilligen. Seit Wikingerzeiten ist alles etwas anders auf der Isle of Man. Norwegen, Schottland, England waren formal Oberherren. Der wichtigste Stützpunkt des einstigen Königreichs der Inseln ist noch heute kein Teil von Großbritannien. Von Franz Metzger. Warum haben Manx-Katzen keinen Schwanz? Die Einheimischen werden auf diese Frage mit todernstem Gesicht versichern, das liege daran, dass die Insel in der Irischen See keine Geschwindigkeitsbegrenzung kenne. Auch die flinkste Katze habe daher Mühe, mit heilem Schwanz über die Landstraßen zu kommen. Das gilt besonders für die 2 Wochen während der Isle of Man Tourist Trophy. Bei diesem härtesten Motorradrennen der Welt jagen die Rennfahrer ihre Maschinen verschiedenster Klassen über die schmalen Bergstraßen der Insel, was nicht nur für Haus und andere Tiere fatale Folgen hat. Seit dem ersten Rennen 1907 gab es 260 Todesopfer. Rennfahrer, Zuschauer, Offizielle. Seltener erwischt es eins der Manx-Lautern-Schafe, eine urzeitliche Rasse mit bis zu 6 gewaltigen Hörnern. Es ist also vieles anders auf der Insel Man, die wie ein gewaltiges Wikingerschiff die Irische See zwischen Irland und Britannien dominiert. 52 Kilometer lang und 22 Kilometer breit. Die Mastspitze, der Snaefell, erhebt sich 621 Meter über das Meer. An klaren Tagen ist das Eiland von den beiden Hauptinseln aus zu erkennen und so finden sich seit der mittleren Steinzeit menschliche Siedlungsspuren. Aus Jungsteinzeit und Bronzezeit sind diese Spuren höchst eindrucksvoll, mit mächtigen Megalithbauten und Grabanlagen. Ethnisch einordnen lassen sich die Bewohner von Man seit dem Zuzug irischer Kelten. Die brachten nicht nur ihre gälische Sprache mit, sondern auch eine legendenhafte Deutung des Inselnamens mit Erzählungen über einen göttlichen König Manannan. Man und Island konkurrieren um das älteste Parlament der Welt. Wikinger aus Norwegen erreichten Man Ende des 8. Jahrhunderts. Sie hatten eigene Überlieferungen, Kriegskunst und seefahrerisches Können im Gepäck und dazu ein demokratisches Element. Das Parlament der Insel, Tinwald, streitet mit dem isländischen Alting um die Ehre der ältesten permanenten Volksvertretung. Unbestritten ist dagegen, dass der Tinwald 1881 als erstes Parlament weltweit Frauen das Stimmrecht gab. Aufgrund seiner geografischen Schlüsselstellung wurde Man wichtiger Stützpunkt des Königreichs der Inseln. Dieses Kingdom of the Isles and Man umfasste die westschottische Inselwelt von Man bis zu den äußeren Hebriden. Es unterstand formell dem König von Norwegen. Beherrscht wurde es von einer wikingisch-gälischen Oberschicht, die auf Man mächtige Wehranlagen wie die Burgen von Peel oder Rushen errichtete. Die Eigenständigkeit und die Rivalitäten der großen Familien gingen munter weiter, nachdem der Norweger König Magnus VI. Das Inselreich 1266 an Schottland abgetreten hatte. Als Teil Schottlands wurde Man in die Rivalität mit dem englischen Nachbarn einbezogen. Im langen Befreiungskrieg der Schotten wechselte die Insel zwischen 1290 und 1346 mehrfach den Oberherren, ehe sich die Zugehörigkeit zu England durchsetzte. Dessen Herrscher beriefen von nun an den jeweiligen König, der später Lord of Man hieß. Sie überließen die Insel aber weitgehend der Selbstverwaltung durch den Tinwald. Umgekehrt wurde Man nur am Rande von dramatischen Ereignissen in England berührt. Auch im grimmigen Game of Thrones der Rosenkriege war die Insel nur Staffage. Die feste Burg von Peel diente 3 Jahre lang als Gefängnis für Eleanor, Herzogin von Gloucester. Deren Gatte Humphrey hatte sich nach dem frühen Tod seines Bruders Heinrich V. mit anderen Mitgliedern des Plantagenet-Clans um die Regentschaft für den kleinen Heinrich VI. Gestritten. Eleanor, die sich unklugerweise mit magischen Künsten beschäftigte, wurde in diesem Intrigenspiel als Hexe angeklagt und verurteilt. Während ihre Komplizen einfachen Standes auf dem Scheiterhaufen endeten, verbrachte Eleanor den Rest ihres Lebens als Gefangene, unter anderem in Peel. Als Träger des Kronlehens Man hatte sich in dieser Zeit die Familie Stanley etablieren können, welche auch den Grafentitel von Derby innehatte. Während dieser Titel nur in männlicher Linie erblich war, wurde, ein schottisches Erbe, die Würde des Lords of Man auch über Töchter weitergegeben. So gelangte sie in die Familie des Herzogs von Athol, der sie 1765 gegen eine hübsche Abfindung an König Georg III. Abtrat. Seither führt die britische Monarchie den Lord of Man in der langen Liste ihrer Titel, übrigens auch unter Elisabeth II. In der männlichen Form. Diese Transaktion schrieb den Status Mans als Crown Dependency, als Untertanenland der britischen Krone fest. Und ebenso das staatsrechtliche Kuriosum, dass Man kein Teil des Vereinigten Königreichs ist. Es entsendet keine Abgeordneten in das Parlament zu Westminster und ist nicht an dessen Gesetze gebunden. Siehe Höchstgeschwindigkeit. Diplomatisch lässt sich Man durch Großbritannien vertreten und auch verteidigen. In allen anderen Fragen ist der Tinwald oberste Instanz. Schmuggler können beruhigt sein. Man regiert sich selbst. Diese Selbstregierung, Home Rule, war nicht unumstritten, da zu König Georgs Zeiten neben Fischerei und Schafzucht Schmuggel zu den Hauptwirtschaftszweigen der Manxmen und Women gehörte. London forderte daher eigene Zollkontrollen und einheitliche Steuersätze auf der Insel. Nachdem der Schmuggel aber an Bedeutung verloren hatte, konnte Man in einem Vertrag 1885 auch seine wirtschaftspolitische Souveränität behaupten. Die hat sich inzwischen als die wahre Goldmine erwiesen. Man kennt keine Gewerbesteuer und hat sich in den letzten Jahrzehnten zur begehrten Steueroase, zur Adresse von Briefkastenfirmen und zum bevorzugten Heimathafen von Containerschiffen und Luxusjachten entwickelt. Und auf dem eher bescheidenen Inselflugplatz drängeln sich Geschäftsflugzeuge, die nur einmal auf Man landen und starten müssen, um dessen Heimatstatus zu erwerben. Auch weltweit tätige Wettbüros nutzen die großzügigen Konditionen und haben ihren Firmensitz nach Man und dort meist in die Hauptstadt Douglas verlegt. Die raue Schönheit und die zahlreichen historischen Bezüge auf der Insel haben den Tourismus zu einem weiteren Standbein der Wirtschaft von Man werden lassen, auch wenn keine Motorradrennen stattfinden. Hinzu kommt die einzigartige Erfahrung, in Britannien, aber doch nicht auf britischem Boden zu stehen. Daran wird man spätestens dann erinnert, wenn man, zurück auf der Hauptinsel, mit den Pfundnoten zahlen möchte, die man auf Man eingewechselt hat. Die sind selbstverständlich auch dort legales Zahlungsmittel. Aber wie kann man es einem Ladenbesitzer verdenken, der eine 5-Pfund-Note zurückweist, auf der ein Pub abgebildet ist? Drittes Kapitel: Machtspiele. Dänemarks Glanzzeit. Herrscher an der Ostsee. Am Anfang steht Kriegsglück. Am Ende eine peinliche Entführung. Im 12. Jahrhundert ist das Königreich Dänemark eine europäische Großmacht. Was wenige Jahrzehnte währt, wird bis heute gefeiert. Von Michael Feldhoff. Am Morgen des 15. Juni 1219 schreckt Waldemar II. Aus dem Schlaf. Seine Festung ist umzingelt. Die Esten greifen die Burg Lindernisse, das heutige Tallinn, an. Dabei ist doch alles gut verlaufen, seit er, der dänische König, vor 2 Wochen mit seinem Gefolge auf 1500 Langbooten die baltische Küste erreicht hat, um die heidnischen Esten zum Christentum zu bekehren. Der Papst höchstpersönlich hat ihm und seinen Dänen für den Kreuzzug den Sündenablass versichert. Und fette Beute gibt es hier auch. Gestern Abend noch hat er Verhandlungen mit dem Ältestenrat der Esten geführt. Die ersten von ihnen haben sich schon taufen lassen. Doch nun werden seine Soldaten von den vermeintlich bereits besiegten Esten im Schlaf getötet oder fliehen in alle Richtungen. Trotzdem gelingt es König Waldemar II. Und dem mit ihm verbündeten Fürst Witzlaff I. von Rügen, die eigenen Männer zu formieren. Eine blutige Schlacht beginnt, bei der viele Dänen sterben. Als der Kampf verloren scheint, tut sich plötzlich der Himmel auf und eine Flagge mit weißem Kreuz auf rotem Grund schwebt zur Erde. Die dänischen Ritter fassen neuen Mut und gewinnen diese Schlacht. Eine Flagge segelt vom Himmel. Die Dänen fassen neuen Mut. Von diesem Tag an ist der Danebrog, wie die Flagge der Dänen ganz unspektakulär heißt, das Nationalsymbol des Landes. Die Sage über Dänemarks Nationalflagge gehört heute zum Pflichtprogramm an dänischen Schulen und jedes Kind weiß früh, dass die Nationalflagge niemals die Erde berühren darf. Dabei ist es zweitrangig, dass es sich beim Danebrog vermutlich um das Banner einiger mitgereister Johanniterbrüder im dänischen Heer handelte, die so viel Kriegsroutine besaßen, dass sie das Heer um sich und ihre Flagge herum sammeln konnten. Mit dem Sieg bei Lindernisse im Sommer 1219 ist Dänemark endgültig eine europäische Großmacht in Europa. Dabei setzt Waldemar II. Nur fort, was sein Vater Waldemar der Große begonnen hat. Im 12. Jahrhundert ist Dänemark ein Wahlkönigtum. Gewählt werden können alle männlichen Mitglieder der Königsfamilie. Es ist dabei gleich, ob das königliche Blut über die Mutter vererbt wird oder ob diese gar eine Konkubine oder Dienerin des Königs war. Aus der Vielzahl der Thronanwärter ergibt sich ein dramatisches Problem. Ein ständiger Kampf um die Thronfolge. Morde an Brüdern, Vettern und Söhnen sind nicht selten. In diese Situation wird 1131 Waldemar I., später auch Waldemar der Große genannt, hineingeboren. Er ist der Sohn von Knut Lavard, dem Herzog von Jütland. Als 1146 der amtierende dänische König Erik III. Zurücktritt und keine Erben hinterlässt, beginnen 3 potenzielle Anwärter jahrelang um den Thron zu streiten. Sven, der Sohn von Erik Emune, König von 1134 bis 1137, Sein brutaler Vetter Knut und eben Waldemar, der mit seinen 15 Jahren vorerst nur lauert. Friedrich Barbarossa will schlichten, aber die Thronfolger kämpfen weiter. Im Konflikt mit Sven flieht Knut nach Deutschland. König Friedrich Barbarossa mischt sich ein und erreicht 1152 durch einen Schiedsspruch einen Ausgleich der Widersacher. Sven wird alleiniger König von Dänemark. Knut darf als Herzog von Seeland in die Heimat zurückkehren und der junge Waldemar erhält das Herzogtum Schleswig. Der Schiedsspruch hält nicht lange. Bald befindet sich das Land im Bürgerkrieg. Auf einem Friedensbankett, das Sven 1157 für Knut und Waldemar abhält, lässt er Knut enthaupten. Waldemar kann schwer verwundet entkommen. Er rüstet auf und besiegt Svens Truppen am 23. Oktober 1157 bei Silkeborg. Während Sven auf der Flucht von Bauern massakriert wird, steigt Waldemar zum König von Dänemark auf. Um künftige Konflikte über die Thronfolge zu verhindern, schafft Waldemar das Wahlkönigtum ab. Von nun an ist die Monarchie in Dänemark erblich. Politische Widersacher werden mit Besitzungen abgefunden. So hält der König die Clans in Abhängigkeit zur Krone und schafft damit einen Dienstadel. Allmählich blüht das Land auf, die Städte wachsen, die Kaufleute betreiben regen Handel. Zugleich sucht Waldemar das Bündnis mit der Kirche. Sein Jugendfreund, der Bischof Absalon von Roskilde, gibt die Gesta Danorum, die Taten der Dänen, in Auftrag. Eine 16 Bücher umfassende Chronik, ein propagandistisches Meisterwerk, dessen Grundideen bis heute das Bewusstsein der Dänen prägen. Unter anderem heißt es darin, es habe seit ewigen Zeiten ein geeintes Dänemark mit gemeinsamen Bräuchen und festen Grenzen gegeben. Nur durch einen auswärtigen Feind sei das Land am Aufblühen gehindert worden. Die Deutschen hätten sich zwar die Kaiserwürde angemaßt, aber die eigentlich würdigen und wahren Nachfolger der römischen Kaiser seien die Dänen. Diese würden aber nicht nur von den Deutschen heimgesucht, sondern auch von den an der Südküste der Ostsee lebenden räuberischen Slawen. Da Waldemar es sich jedoch nicht mit dem römisch-deutschen Kaiser Barbarossa verscherzen will, beschränkt er seine Plünderungen auf die Gebiete der Slawen. Regelmäßig segelt er auf Beutezug in den Ostseeraum. Die Eroberung Rügens und dessen Christianisierung gilt als Höhepunkt seiner Regierung. Und nirgendwo sonst macht der Däne mehr Beute. Ein dreister deutscher Graf wagt es, den König der Dänen zu entführen. Als Waldemar 1182 stirbt, hinterlässt er seinen Kindern ein wohlbestelltes Haus, das diese nach und nach erweitern. Sein ältester Sohn Knut folgt als König und erobert zusammen mit seinem jüngeren Bruder neue Gebiete: Holstein, Pommern, Stettin und Teile Mecklenburgs. Innenpolitisch regiert er Dänemark ruhig und noch effizienter als sein Vater. Als Knut stirbt, wird der Bruder als Waldemar II. Neuer König. Unter dessen Regentschaft wird ganz Norddeutschland, von Dithmarschen im Westen über Hamburg, Lübeck, Schwerin bis nach Danzig im Osten, Teil des Dänischen Reichs. Allerdings schafft sich der König viele Feinde, darunter den Grafen von Schwerin, Heinrich der Schwarze. Bei einem Jagdausflug auf der dänischen Insel Liö im Mai 1223 werden Waldemar und sein Sohn von dem Grafen entführt und per Schiff an die deutsche Küste gebracht. Für die Freilassung des dänischen Königs stellt der Graf harte Forderungen, von denen er sich weder durch Drohungen Dänemarks noch des Papsts Honorius III. Abbringen lässt. Der Graf ist sich einer breiten Unterstützung der Fürsten und Grafen im besetzten Norddeutschland gewiss. Erst nach Zahlung eines beträchtlichen Lösegeldes kommen König und Kronprinz frei. Dänemark muss zudem alle eroberten norddeutschen Gebiete zurückgeben. Zwar spricht der Papst den dänischen König Waldemar II. Von allen Abmachungen frei, aber die dänische Großmachtstellung im Ostseeraum ist alleine durch die Geiselnahme erschüttert. Am 22. Juli 1227 kommt es zur Schlacht bei Bornhövet bei Neumünster. Dänen und die verbündeten Dithmarscher stehen einer Koalition aus norddeutschen Landesherren und Städten gegenüber. Während der Schlacht wechseln die Dithmarscher die Seiten. Waldemar II. Wird geschlagen und versucht anschließend nie wieder das verlorene norddeutsche Terrain zurückzugewinnen. Während für die Dänen die Ereignisse bei Bornhöved das Ende aller Großmachtträume bedeutet, beginnt für Lübeck der Aufstieg zur führenden Hansestadt. Birger Jarl. Mächtiger als sein König. Im 13. Jahrhundert regiert in Schweden ein schwacher Herrscher. Der adlige Birger Jarl nutzt die Freiheiten und macht Karriere. Er schlägt Aufstände nieder, heiratet in die Königsfamilie ein und führt das Land. Von Sophia Schülke. Über der Neva hängt dichter Nebel, als sich die schwedische Armee am 15. Juli 1240 den Fluss vorantastet. Für die um Birger Magnusson von Bjälbo gescharten Schweden geht es darum, die strategische Flussmündung zu erobern und damit die Kontrolle der alten Handelsroute der Varäger über die Wasserwege Osteuropas ins Byzantinische Reich zu sichern. Der Moment sieht günstig aus, denn die Mongolen haben die Rus durch ihre Einfälle geschwächt. Doch den Schweden steht Alexander Newski gegenüber. Der Fürst der Republik Nowgorod ist ein gewitzter Stratege. Er weiß, den Nebel für eine Überraschung zu nutzen. Der Sieg bringt ihm den Nimbus eines russischen Nationalhelden ein. Birger Magnusson von Bjälbo hat zwar die Schlacht in der Fremde verloren, doch seiner Karriere in der Heimat, die ihm sogar den hohen Titel eines Jarl beschert, schadet die Niederlage nicht. Bis heute umweht in Ruhm. Während viele schwedische Städte eine Birger-Jarls-Gatan, Birger-Jarls-Straße, haben, gilt er den Schweden nicht nur als der Begründer ihrer Hauptstadt Stockholm, sondern obendrein als der wichtigste schwedische Herrscher des Mittelalters. Dabei war er selbst nie König, zumindest nicht offiziell. Birger Magnusson, geboren 1210, ist der Sohn des hochadligen Landrichters Magnus Minnesköld von Bjälbo und Ingrid Ilva, der Enkelin des schwedischen Königs Sverker I. Obwohl er aus einer angesehenen Familie stammt, ist die Quellenlage über ihn spärlich. Vieles wurde erst nach seinem Tod notiert, etwa in der Erikskrönikan aus den 1320er Jahren. Fest steht, dass er dem damaligen König Erik Eriksson nahesteht. Einerseits verwandtschaftlich, da er um 1235 die Königsschwester Ingeborg Eriksdotter heiratet. Andererseits machtpolitisch, weil Erik XI. Ein schwacher Herrscher ist. Schon vor der Schlacht an der Neva nimmt Birger Magnusson damit Einfluss, den er fortan ausbaut. Als sich mehrere Adelsgeschlechter um die schwedische Krone streiten, tritt er an die Seite von Erik Eriksson und schlägt 1247 die Revolten der Volkunger gegen den König nieder. Der erhebt ihn daraufhin 1248 in den Rang eines Jarl von Schweden. Der Fürstentitel macht aus ihm einen hohen Kronbeamten, der direkt dem König unterstellt ist und mit einem großen Gebiet belehnt ist. Als Jarl übernimmt er weitreichende politische Aufgaben. Der päpstliche Gesandte nimmt den König gar nicht erst wahr. So berichtet Wilhelm von Sabina, der päpstliche Legat in den nordischen Ländern, von seinem Schwedenbesuch 1248, dass Birger Jarl an den Verhandlungen teilnimmt und erwähnt König Erik XI. Dabei mit keinem Wort. Zudem findet der Rat in Östergötland statt, wo der Jarl regiert. Kurz darauf zieht Birger Jarl in einen Kriegszug nach Finnland, von dem sich Schweden auf seinem Expansionskurs mehr und mehr Gebiete einverleibt. In Finnland erfährt er 1250, dass Erik XI. Gestorben ist und sein eigener, minderjähriger Sohn Waldemar Birgersson zum König gewählt werden soll. De facto regiert der Jarl als Vormundschaftsregent weiter, und so tragen viele Korrespondenzen der Regierung Waldemars den Namen von Birger Jarl. Seine Außenpolitik ist nicht nur expansiv, wie im Falle Finnlands. Um 1250 lässt er eine Festung bauen, um den mit der Ostsee verbundenen Mälarsee vor Piraten zu schützen. Aus der Festung und der darum entstehenden Siedlung entwickelt sich Stockholm, das er durch Handelsverträge mit der Hansestadt Lübeck fördert. Ab 1255 startet Bürger Jarl eine Korrespondenz mit dem englischen König Heinrich III., obwohl beide Länder weder diplomatisch noch wirtschaftlich verbunden sind. Zudem geht er geschickt auf Versöhnungsversuche des norwegischen Königs Håkon ein, die mit der Hochzeit von Håkons Sohn und Bürgerstochter Rikissa besiegelt werden. Darüber hinaus schließen sie Handelsverträge mit Lübeck und Hamburg, wodurch Birger den baltischen Handel weiter stärkt. Statt jedoch Håkon bei dessen Expedition gegen Dänemark zu unterstützen, vermittelt er zwischen beiden Ländern. Innenpolitisch stärkt er mit Gesetzen zum Haus-, Frauen-, Ting- und Kirchenfrieden die Rolle der Monarchie und baut das schwedische Staatswesen aus. Als Bürger Jarl 1266 stirbt, hat er die königliche Linie seines Bjälbo-Geschlechts begründet. Sein Sohn Magnus Ladulas wird Jarl, streitet aber mit seinem Bruder, König Waldemar, um die Macht. 1275 zwingt er seinen Bruder durch militärische Intervention zum Abdanken. Als König Magnus I. setzt er umfassende Reformen durch und ergänzt etwa die Friedensgesetze seines Vaters durch das Verbot der Blutrache und die Schaffung eines königlichen Rats. 1361 bis 1398. Wem gehört Gotland? Um die Ostseeinsel ringen Schweden und Dänen jahrzehntelang. In dem Konflikt mischen auch deutsche Adlige, Ritter und Piraten mit. Besonders begehrt ist die reiche Handelsstadt Visby. Von Hauke Friedrichs. Schon von Weitem können die Bauern ihr Ziel ausmachen, den Ort, von dem sie sich Schutz vor ihren Verfolgern versprechen. Vor ihnen liegt im Sommer 1361 Visby. Hinter ihnen das Heer des dänischen Königs Waldemar IV. Atterdag. Seit 4 Tagen versuchen die Bauern von Gotland, die Invasoren aufzuhalten. Nun bleibt ihnen nur noch der Rückzug. Und ausgerechnet Visby, das Handelszentrum der Ostseeinsel, mit dem sie immer wieder Konflikte ausgetragen haben, heißt ihr Ziel. Vor den Toren sammeln die Verteidiger die Truppen für die entscheidende Schlacht. Die reiche Handelsstadt weckt nicht zum ersten Mal Begehrlichkeiten. Seit dem 12. Jahrhundert profitiert Visby vom starken Aufschwung des Handels an der Ostsee. Gotland stieg zu einem Zentrum des Warenaustauschs mit dem Osten auf. Bis Nowgorod reichten die Handelskontakte. Wohlhabende Insulaner gründeten zusammen mit Kaufleuten aus Lübeck die Gotländische Genossenschaft. Viele deutsche Kaufleute zogen nach Visby, um von dem Wohlstand dort zu profitieren. Vertreter der deutschen Gemeinde bildeten mit gotländischen Fernhändlern den Rat der Stadt. Von Gotland aus kontrollierten sie den Handel mit Russland. Ein Heer aus Bauern und Truppen des Dänenkönigs stehen vor den Toren. In Visby müssen die Stadtväter sich 1361 entscheiden, welche Truppen vor den Toren sie für gefährlicher halten. Die Dänen oder das Bauernheer. Der letzte Konflikt mit Truppen aus dem Umland ist noch nicht lange her. Erst 1288 endete der gotländische Bürgerkrieg, den Visby gegen Gegner aus dem Umland gewonnen hatte. Nun müssen die Bauern vor den Mauern bleiben. Sie werden nicht in die schützende Festung gelassen. Sie haben keine andere Wahl, als sich Waldemar IV. Atterdag zu stellen. Krieg gegen den eigenen Sohn und eine ungewöhnliche Allianz. Der König hat bereits zahlreiche Schlachten gewonnen. 1332 war sein Vater, der dänische König Christoph II., gestorben. Sein Erbe wirkte wenig beeindruckend, denn der Herrscher verfügte zuletzt nur noch über einen kleinen Teil Dänemarks. Er hatte ganze Provinzen verpfänden müssen, auch an Schweden und an die Grafen von Holstein. Da Waldemars älterer Bruder von den Holsteinern gefangen gehalten wurde und als geistig verwirrt galt, wurde Waldemar Atterdag 1340 zum dänischen König ernannt. Er setzte sich als Ziel, alle Gebiete, die sein Vater verpfändet hatte, zurückzuholen. So gewann er Seeland, Kopenhagen, Fünen und Nordjütland zurück. Dann wollte er auch Schoden wieder seinem Reich angliedern. Diese dänische Provinz kontrollierte Schwedens König Magnus Eriksson seit 30 Jahren. 1357 bot sich Waldemar Atterdag eine günstige Möglichkeit, Schoden zurückzubekommen. Denn Magnus führte Krieg gegen den eigenen Sohn Erik. Der Prinz hatte sich bei der Erbfolge benachteiligt gesehen und erhob sich mit Hilfe des Grafen Adolf von Holstein und einigen schwedischen Adligen gegen den Vater. Magnus schloss nun mit Waldemar eine Allianz gegen die Rebellen und deren Verbündete. Diesen Pakt begleitete 1359 die Verlobung von Waldemars minderjähriger Tochter Margarete mit König Håkon von Norwegen, einem weiteren Sohn Magnus. Waldemar eroberte daraufhin Schonen. Auch die Provinzen Blekinge und Südholland, die ebenfalls von Schweden kontrolliert worden waren, nahm Waldemar Atterdag ein. Inzwischen war der Rebell Erik gestorben und die Opposition zusammengebrochen. Nun führten Håkon und Waldemar Atterdag gegeneinander Krieg. Mit einer Flotte von bis zu 70 Schiffen eroberte der dänische König zunächst die Insel Öland. Dann zog er im Sommer 1361 gegen Gotland, das unter schwedischer Schutzherrschaft stand. Die Chronik des Franziskanerklosters in Visby berichtet, was dann geschah. Auf der Insel sammelt sich rasch ein Bauernheer, um die dänische Invasion abzuwehren. Die eilig rekrutierten Männer haben kaum Kampferfahrung. Bei Mästerby kommt es am 24. Juli 1361 zur ersten Schlacht. Drei Tage später treffen die Truppen in Visby aufeinander. Bis zu 2000 Gegner tötet die dänische Armee vor den Stadtmauern. Visby öffnet zwei Tage nach der Schlacht freiwillig seine Tore. Für Waldemar Atterdag. Er zieht als Sieger in die Metropole ein. Der dänische König bleibt einen Monat lang auf Gotland. Ende August verlässt er die Insel. Er nimmt große Reichtümer mit nach Dänemark. Allerdings bringt ihm die Einnahme der Handelsstadt auch neue Gegner ein. Die Hanse fühlt sich vom König herausgefordert. Waldemar Atterdag hat nicht nur Visby eingenommen, das eine große Bedeutung für den Städtebund hat, sondern auch Privilegien der Hanse in Schonen abgeschafft. Daraufhin einigt sich die Allianz der Handelsstädte auf eine Handelssperre gegen Dänemark und auf ein militärisches Vorgehen gegen Waldemar Atterdag. Der Konflikt, der 1362 begann, lockt zahlreiche Kämpfer an, die sich gegen Sold an die Kriegsparteien verdingen. Zunächst setzt Waldemar sich durch. Aber 1367 bilden 57 Hansestädte und drei niederländische Kommunen die Kölner Konföderation. Sie schließen ein Bündnis mit Schweden und Adligen aus dem Ostseeraum. Gemeinsam erklären sie Dänemark den Krieg. 1370 beendet der Frieden von Stralsund den Konflikt. Die Hansestädte stehen als Sieger fest. Dänemark muss ihnen 15 Jahre lang einige Festungen wie Helsingborg und Malmö abtreten. Dazu räumt das Land dem Bund einige Handelsvorteile und die freie Sunddurchfahrt ein. Für Waldemar Atterdag ist das eine schmerzhafte, demütigende Niederlage. Eine Gelegenheit zur Revanche hat der Monarch nicht mehr. Er stirbt 1375. Die Konflikte im Ostseeraum enden damit nicht. Es kommt zu einem langjährigen Machtkampf um Skandinavien. Waldemars Tochter Margarete regiert zunächst im Namen ihres minderjährigen Sohnes über Norwegen und Dänemark. Nach dessen Tod übernimmt sie die Herrschaft in beiden Ländern selbst. Sie kämpfen gegen Albrecht III., König von Schweden und Herzog von Mecklenburg. Beide Seiten setzen angeworbene Landsknechte ein. Auf See kämpfen ebenso rekrutierte Söldner. Für Albrecht und seinen Sohn Erich ziehen Vitalienbrüder ins Gefecht. Sie kapern Schiffe und rauben die Waren. Erstmals tauchen sie 1389 in den Quellen auf und werden oftmals als Seeräuber bezeichnet. Tatsächlich aber stehen sie im Auftrag der Mecklenburger und anderer regionaler Mächte und sind damit keine Kriminellen, sondern legitime Gewaltdienstleister. 1394 besetzen Piraten Gotland, bis der Deutsche Ritterorden das Treiben beendet. 1394 erobern Vitalienbrüder zusammen mit schwedischen und mecklenburgischen Adligen Gotland. Nachdem der Konflikt zwischen Schweden und Dänemark 1395 mit einem Waffenstillstand endet, machen sich einige Vitalienbrüder als Piraten, Likedeler, selbstständig. Andere wechseln in die Nordsee oder finden neue Auftraggeber. So wird auf Gotland weiterhin gekämpft. Dort stehen sich noch Anhänger Margaretes und Albrechts gegenüber und heuern Bewaffnete an. Vitalienbrüder und andere Kaperfahrer bedrohen von der Insel aus die Seefahrt auf der Ostsee. Weil auch preußische Kaufleute zu ihren Opfern gehören, erobert der Deutsche Ritterorden unter Hochmeister Konrad von Jungingen 1398 Gotland und vertreibt die Vitalienbrüder. Margarete entsendet daraufhin ein Invasionsheer. Die Kämpfe um die Insel gehen noch jahrelang weiter. Dann kommt Gotland 1408 zu Dänemark. Für fast 240 Jahre hat Valdemar Atterdags Eroberung nun Bestand. Margarete die Erste. Sie vereint Skandinavien. Eine Krone trägt sie nie. Aber die Fäden der Macht führt die dänische Prinzessin ab 1375 geschickt und klug. Sie eint die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden und gibt ihnen eine politische Vision. Von Karin Schneider-Färber. Der Spott ihrer männerdominierten Umwelt ist ihr gewiss. König Hosenlos nennt sie der schwedische König Albrecht III. Von Mecklenburg kurz vor der Schlacht von Falköping 1389 und lässt ihr boshafterweise einen Wetzstein übersenden, mit dem sie ihre Nähnadeln und Schneiderscheren schleifen solle. Doch er hat sich mächtig verrechnet. Margarete siegt in der Schlacht und er selbst landet für lange Jahre im Kerker. Die Botschaft spricht sich rasch herum. Diese Frau hat eben doch die Hosen an. Man hätte es sich eigentlich denken können, denn sie ist die jüngste Tochter des energischen Dänenkönigs Valdemar Atterdag. Zunächst, wie alle Frauen der Zeit, nur ein Spielball der politischen Interessen ihres Vaters, wird sie 1363 im Alter von 10 Jahren mit dem norwegischen Thronfolger Håkon dem VI. Verheiratet und siedelt nach Norwegen über. Ihre ältere Schwester Ingeborg heiratet hingegen ins mecklenburgische Herzogshaus ein. Trotz ihrer sorgfältigen Erziehung durch Merete Ulfsdatter, eine Tochter der heiligen Birgitta von Schweden, durchlebt Margarete am Osloer Hof schwierige Zeiten. In einem Brief an ihren Gatten 1369-1370 schildert sie, wie knapp das Geld in den königlichen Schatullen ist und dass es nicht einmal zur Versorgung des Hofes mit Lebensmitteln reicht. Sie bittet daher um eine Anleihe des Münzmeisters Westphal in Oslo. Kurz darauf brachte die 17-Jährige mitten in einer Pestepidemie ihren einzigen Sohn Olaf zur Welt. Geschafft. Ihr minderjähriger Sohn Olaf wird dänisch-norwegischer König. Als Valdemar Atterdag überraschend 1375 stirbt, handelt Margarete unverzüglich. Ihr Vater hat die Thronfolge in Dänemark offen gelassen. Zur Verfügung stehen 2 Kandidaten, ihr eigener Sohn Olaf und der Sohn ihrer älteren Schwester Ingeborg, Albrecht IV. Von Mecklenburg. Sofort reist Margarete nach Dänemark, verhandelt mit dem Reichsrat, sichert sich das Wohlwollen der dort sitzenden väterlichen Vertrauten und erreicht unter der Hand auch die Zustimmung der Hansestädte, die seit dem Frieden von Stralsund 1370 ein Mitspracherecht bei der dänischen Königswahl haben. So wird der minderjährige Olaf zum König von Dänemark ausgerufen, sie selbst als Regentin akzeptiert. Auf den Titel einer Regina Nasie verzichtet sie vorausschauend. Die Quellen berichten immer wieder von der großen Klugheit der heimlichen Monarchin, die stets versucht, mit den Reichsräten in Einvernehmen zu stehen und ihre eigene Position nicht zu überreizen. Ihr diplomatisches Auftreten zeitigt Früchte, als 1380 ihr Ehemann Håkon mit nur 39 Jahren stirbt und ihr Sohn Olaf König von Norwegen werden soll. Auch hier gelingt es Margarete, eine gute Zusammenarbeit mit dem Reichsrat zu erzielen und die Krone für den Minderjährigen zu sichern. Die dänisch-norwegische Personalunion wird erst 1814 enden. Das Volk akzeptiert sie als Herrscherin, auch ohne den Titel Königin. Wir wissen nicht, wie Margarete den nächsten Schicksalsschlag überstand. 1387 stirbt, kaum mündig geworden, ihr geliebter Sohn Olaf. Damit ist die Herrschaftsfrage wieder offen. Doch inzwischen hat sich die kluge Frau so viel Reputation erworben, dass sie von den Reichsräten Dänemarks und Norwegens als Herrscherin auf Lebenszeit ausgerufen wird. Bezeichnend sind die Begründungen der drei dänischen Landesdinge dafür. Man habe Margarete wegen ihres guten Willens und der Gunst, die sie gegenüber ihren Landeskindern stets bewiesen habe, zur Herrin und zur bevollmächtigten Vormünderin des ganzen dänischen Reiches bestellt. Königin von Dänemark war sie damit zwar nicht, und auch in Norwegen führte sie den Titel Königin nur in ihrer Eigenschaft als Königin-Witwe. Doch de facto hält sie alle Macht in den Händen. Nur wenige Monate später tragen ihr auch abtrünnige schwedische Magnaten, die mit dem Regiment König Albrechts III. Unzufrieden sind, die Regentschaft als bevollmächtigte Frau an. König Hosenlos gewinnt die Schlacht von Falköping und verhandelt danach geschickt über die Freilassung des besiegten Albrechts und seines Sohnes. Sie handelt sich eine enorme Lösegeldsumme aus, die ihr den Pfandbesitz von Stockholm und Kalmar einbringt, beendet den unglückseligen Kaperkrieg mit den Mecklenburgern und sorgt, zum Gefallen der Hansestädte, für die zukünftige Sicherheit des Seehandels. Margarete beherrscht nun ein Reich, das von Holstein bis nach Grönland und Island reicht. Sie bietet auch eine politische Vision. Sie erklärt ihren noch unmündigen Großneffen, Erik von Pommern, den Enkel ihrer Schwester Ingeborg, zu ihrem Erben und Adoptivsohn und setzt ihn als Herrscher aller drei Reiche durch. In Anwesenheit von 67 Bischöfen, Prälaten und Rittern wird Erik in Kalmar, dem südlichsten Hafen Schwedens, zum König über die drei nordischen Reiche gekrönt, wobei wiederum Margarete während der Zeit der Unmündigkeit als Regentin herrscht. Der Königs- oder Huldigungsbrief vom 13. Juli 1397 betont, dass Erik die staatlichen Machtmittel, Schlösser, Land und Lehen, in den drei Königreichen zustehe, ihm die großen Treue und Gehorsam schulden und er in Verwaltung und Heeresaufgebot das volle Sagen habe. Doch über die Person Eriks hinausgehend soll ein Bund entstehen, der auf Dauer angelegt ist. In dem unfertigen, nur auf Papier und nicht auf Pergament geschriebenen und daher in seiner Rechtsgültigkeit umstrittenen Unionsbrief vom 20. Juli 1397 verpflichten sich die drei Königreiche zudem, auch in Zukunft einen gemeinsamen König zu wählen. Falls Erik keinen Sohn hinterließe, sollten die Räte einen anderen geeigneten Kandidaten küren. Jedes Königreich behält in dieser Union seine innere Selbstständigkeit in Verwaltung und Rechtsprechung bei. In der Außenpolitik stellt es ein Defensivbündnis dar. Untereinander sollen die skandinavischen Reiche dagegen nie mehr wieder Krieg führen. Ihr gelingt ein geopolitischer Triumph. Dann stirbt sie an einer Seuche. Die Kalmarer Union, Margaretes Herzstück, bleibt ein Torso, vereinigt aber Skandinavien bis immerhin 1523. Erst die Wahl Gustavs I. Vasa von Schweden beendet den Bund auch formal. Margarete regiert die Kalmarer Union mit gewohnt geschickter Hand bis zu ihrem Tod. Es gelingt ihr zuletzt, in Auseinandersetzungen um das Herzogtum Schleswig an der Südgrenze Dänemarks, die wichtige Handelsstadt Flensburg sowie den größten Teil des Herzogtums in ihre Hand zu bekommen. Mitten in ihrem Triumph reißt sie der Tod aus dem Leben. Margarete stirbt am 28. Oktober 1412 auf einem Schiff im Flensburger Hafen an einer Seuche, vermutlich der Pest. Ihr Grab befindet sich im Dom zu Roskilde. Der prächtige Sarkophag mit ihrer Alabaster-Liegefigur aus dem 15. Jahrhundert steht direkt vor dem Altar am prominentesten Platz des riesigen Backsteindomes. Im Zentrum der Macht hat sich die ungekrönte Königin zu Lebzeiten stets befunden. Ihr Nachfolger im Amt dagegen verspielt ihr großes Erbe. Erik wird 1439 vom dänischen, danach auch vom norwegischen und schwedischen Reichsrat abgesetzt. Das Format der großen Frau und Regentin besitzt er nicht. 40 Jahre lang habe sie gerecht regiert und das allgemeine Beste beschirmt, attestiert ihr die Chronik der nordelbischen Sassen. Und die Lübecker Ratschronisten wundern sich über die Furcht, die den ganzen dänischen Adel ergriff, wegen der Klugheit und Kraft dieser Frau. Margarete hat in ihrer Zeit bewiesen, dass man auch recht gut ohne Hosen regieren kann. 16. Jahrhundert. Zusammenbleiben oder trennen? In Schweden wächst der Widerstand gegen die Union mit Dänemark. Es kommt zu Aufständen, die brutal niedergeschlagen werden und mit einem Blutbad enden. Doch dann betritt ein Hoffnungsträger die Bühne. Von Christoph Kreutka. Endlich König von Dänemark, Norwegen und Schweden. Als die Köpfe der Bischöfe fallen, ist Christian II. Am Ziel. Neben den Würdenträgern der Bistümer Strängnäs und Skara lässt der neue Herrscher über Skandinavien im November 1520 etwa 80 weitere Schweden hinrichten. Allesamt Anhänger von Sten Sture dem Jüngeren. Der Reichsverweser, Reichsvorsteher, hatte den Anspruch des Dänenkönigs auf sein Land nicht anerkannt und offen rebelliert. Christian II. Mobilisierte daraufhin seine Soldaten, schließlich fühlte er sich im Recht. Seit 1397 waren Norwegen, Dänemark und Schweden in der Kalmarer Union vereint. Gerade bei den Schweden ist das Bündnis aber von Beginn an unbeliebt. Aufstände waren die Folge. Als Christian II. Im Jahr 1513 König der Dänen wird, wird Schweden bereits seit längerer Zeit wieder von Reichsverwesern regiert. Schon sein Großvater, als Christian I. ebenfalls König, wollte das abtrünnige Land gewaltsam wieder in die Union zwingen. Vergeblich. Christian II. Ist das Schlachtenglück zunächst ebenfalls nicht hold. 1518 zieht das dänische Aufgebot den Kürzeren gegen die schwedischen Truppen. Zwei Jahre später dann der Wendepunkt. Zwar sind 10.000 Mann zur Verteidigung Schwedens angetreten, aber bereits eine der ersten Kanonenkugeln reißt ihrem Anführer Sten Sture die Beine unter dem Leib weg. Über den zugefrorenen Mälarsee versucht er auf einem Schlitten zur Verteidigung Stockholms zu eilen, er liegt aber noch unterwegs seinen Wunden. Die Dänen triumphieren. Ein halbes Jahr nach der Schlacht lässt sich Christian II. In Stockholm zum König Schwedens krönen. Auf der Gästeliste stehen schwedische Würdenträger, die ihn vor kurzem noch bekämpft haben. Ihnen allen sichert der neue Herrscher freies Geleit zu. Der Zwist? Angeblich vergeben und vergessen. Eine Lüge. Auf dem Höhepunkt des Festmahls lässt der neue Schwedenkönig die Ausgänge verrammeln und hält sein Rachegericht. Seine Feinde lässt er an Ort und Stelle hinrichten. Zuerst findet sich der Kopf von Bischof Matthias von Strängnäs samt Mitra zwischen dessen Beinen wieder. Die übrigen abgeschlagenen Köpfe werden grob in ein Fass geworfen. Der königliche Verrat geht als Blutnacht von Stockholm in die Geschichte ein. Christian II. Ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seine Rechnung hatte er allerdings ohne einen jungen Revolutionär gemacht. Ein Verbrechen beflügelt Zorn und Kampfeslust der Schweden. Gustav Eriksson ist auf der Flucht vor den Häschern Christians, als ihn die traurige Nachricht erreicht. Sein Vater und einige seiner Onkel mussten bei dem Massaker im Stockholmer Schloss ihr Leben lassen. Eriksson wird verfolgt, weil er immer noch versucht, die Schweden für den Kampf gegen den Dänenkönig aufzustacheln. Zwar wollen viele seiner Landsleute die Unabhängigkeit, fürchten aber Christians Macht. Auch in der Provinz Dalarna hat Gustav kein Glück. Er zieht weiter Richtung Norwegen. Da erreichen ihn zwei Skiläufer mit einer Botschaft. Die Landesfürsten von Dalarna haben vom Stockholmer Blutbad erfahren und sind nun doch bereit zu kämpfen. Noch heute erinnert der Vasalauf an diese Wende im schwedischen Unabhängigkeitskrieg. Immer mehr Freiwillige sammeln sich unter Gustavs Flagge. Bauern, Bergleute, Soldaten. Auch die Nachbarn wittern offenbar einen Sieg der Aufständischen. Die findigen Hanseaten aus Lübeck unterstützen die schwedische Sache gegen Zusicherung von zukünftigen Privilegien mit feuerstarken Waffen. Auch mit ihrer Hilfe gelingt es Gustav Eriksson 1523 als Sieger in Stockholm einzumarschieren. Schon zwei Wochen zuvor hatte er sich in Strängnäs zum König wählen lassen. Als Gustav der Erste Vasa wird er später bezeichnet. Seine Zeitgenossen kennen ihn als König Gustav Eriksson. Seine Dynastie wird das seitdem unabhängige Schweden für über 100 Jahre prägen. Nach dem strapaziösen Krieg ist die schwedische Wirtschaft am Boden. König Gustav nutzt zur Sanierung nur zu gerne den reichen Landbesitz der katholischen Kirche, der etwa ein Fünftel Schwedens ausmacht. Der Bruch mit dem Papst und die Anordnung der Reformation durch den König machen es möglich. Vielleicht haben auch die verräterischen Bischöfe, die Christian II. Bei der Stockholmer Blutnacht unterstützten, eine Rolle in Gustavs Überlegungen gespielt. Vor allem ist die Einführung der Reformation aber ein finanzieller Segen für Schweden. Die Ironie der Geschichte: Dänemark geht den gleichen Weg. König Christian III. Von Dänemark und Norwegen hatte als junger Mann Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms getroffen. Eine Begegnung, die sich offenbar nachhaltig eingebrannt hat. Als überzeugter Protestant führt der König die Reformation in seinem Herrschaftsgebiet. Dänen und Norweger profitieren in der Phase nach dem Krieg ebenfalls von einem wirtschaftlichen Damit verabschieden sich die Erben der Wikinger endgültig aus dem Mittelalter. Serie Dynastien des Geldes. Die Rothschilds des Orients. Die Sassoons legen keinen Wert auf Berühmtheit. Zwar gehören sie zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Familien der Welt, doch als Juden kennen sie auch Verfolgung und Vertreibung. Von Franz Metzger. An Reichtum und weltweiten Einfluss übertrafen die Sassoons alle Krupps, Rothschilds oder Rockefellers. Doch wirklich bekannt ist der Name nur in Wirtschaftskreisen. Und dass man den bekanntesten Spross der Familie mit ganz anderem verbindet als mit Geschäften und Profiten, unterstützt diese Diskretion noch. Die Werke des 1886 geborenen Siegfried Sassoon finden sich in jeder englischen Gedichteanthologie, in jedem britischen Geschichtsbuch. Als Offizier im Ersten Weltkrieg wurde der Poet die Stimme der einfachen Soldaten in den Schützengräben. Ein sprachmächtiger Chronist des Grauens und mutiger Kritiker der mörderischen Durchhalteparolen der Politik. Ich habe die Leiden der Truppe gesehen und ertragen, und ich kann nicht länger daran mitwirken, diese Leiden für Ziele zu verlängern, die ich als böse und ungerecht betrachte. Ein Soldat als Poet, auch das gehört zum Familienerbe der Sassoons. Sassoons Brief eines Soldaten von 1917 schlug hohe Wellen in Großbritannien, ebenso wie seine Gedichte. Die Werke änderten zwar nichts am Kriegsverlauf, sicherten dem Autor aber einen festen Platz im Herzen der Briten, die selbst Soldaten gewesen waren oder Angehörige verloren hatten. Dass Siegfried Sassoon, der Angehörige eines milliardenschweren Familienclans war, wussten die wenigsten seiner Leser. Er hatte auch nur ganz geringen Anteil am großen Vermögen, war sein Vater Alfred doch enterbt worden, als er eine christliche Frau heiratete. Die Sassoons waren eine jüdische Familie und stolz auf ihre jüdischen Traditionen. Ihre Geschichte spiegelt perfekt die Dynamik wider, die das Judentum in der Diaspora, der weltweiten Zerstreuung unter viele fremde Völker, entwickelte. Sicher belegt sind die Anfänge der Familie in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Nach einer Überlieferung soll sie dahin ausgewandert sein, als die Sepharden, die im mittelalterlichen Spanien ansässigen Juden, im 16. Jahrhundert von dort vertrieben wurden. In den nahöstlichen Geschichtsbüchern taucht die Familie als Bankiers der Mächtigen auf. Der 1750 geborene Sassoon ben Salih diente mehreren Paschas, Provinzgouverneuren, in Bagdad als Schatzmeister und Finanzminister. In dieser Position macht man sich leicht Feinde. Als ein neuer Gouverneur sein Misstrauen allzu deutlich zeigte, begann die Expansion des Hauses Sassoon. Sohn David wandte sich nach Osten und ließ sich Anfang der 1830er Jahre mit seiner Familie in Bombay, dem heutigen Mumbai, nieder. Das entwickelte sich damals vom kleinen Fischereihafen zum Tor nach Indien und zum Geschäfts- und Wirtschaftszentrum unter britischer Flagge. Die Sassoons errichteten im Hafen von Bombay eigene Dockanlagen, um den Warenumschlag zu optimieren. Davids Gewinne aus dem Opiumgeschäft wandern in wohltätige Stiftungen. Dem Vormarsch des Union Jack folgte das Haus Sassoon Ost mit weiteren Niederlassungen in Burma und Malaysia. Bedeutendes Handelsgut der Briten war damals Opium, für das Millionenreich China. Als die kaiserliche Regierung den Zustrom des Rauschgifts stoppen wollte, führten die Briten ab 1839 die Opiumkriege gegen China. In diesem unerfreulichen Kapitel spielen die Sassoons eine Schlüsselrolle. Sie investierten die hohen Gewinne in die Expansion von weniger anrüchigen Produkten des Ost-West-Handels. Die bedeutende Rolle des Familienunternehmens im China-Geschäft demonstriert das prachtvolle mehrstöckige Sassoon-Haus am Bund, der Hauptgeschäftsstraße Shanghais. Mochte David Sassoon auch keine Skrupel zeigen, vom Opiumgeschäft zu profitieren, so schüttete er doch einen großen Teil dieser Gewinne an wohltätige Stiftungen für Schulen, Spitäler, Waisenhäuser und Museen aus. Er finanzierte auch die jüdischen Gemeinden in den Orten seiner Zweigstellen. Die Presse nannte ihn Rothschild des Orients. Die Rolle der Familie im britischen Kolonialreich öffnete ihr den Weg nicht nur in die Wirtschaftswelt des Mutterlandes, sondern auch in dessen beste Gesellschaft, allem unterschwelligen Antisemitismus zum Trotz. Der weit gespannte englische Zweig der Familie wies bald Parlamentsabgeordnete sowie hochrangige, geadelte Politiker auf und erzählte den Prinzen von Wales, den späteren König Edward VII., zu seinen Freunden. Den Zusammenhalt des Clans sicherten Eheschließungen zwischen den verschiedenen Sassoon-Familien. Akzeptabel waren noch Schwiegertöchter oder Söhne aus den Reihen der Rothschilds oder Beers. Die Ehefrauen und Töchter wussten dabei durchaus eigenständig zu handeln. Rachel Sassoon Beer war ab 1893 für ein Jahrzehnt Chefredakteurin der angesehenen Zeitungen Sunday Times und The Observer. Ihr Einsatz für den Hauptmann Alfred Dreyfus, Opfer einer antisemitischen Intrige in der französischen Armee, trug mit dazu bei, dass der Fall neu aufgerollt und Dreyfus rehabilitiert wurde. In London kamen die Hauptzweige des Sassoon-Clans im 19. Jahrhundert wieder zusammen. Davids Bruder Josef indes war mit seiner Familie im Osmanischen Reich geblieben und blickte nach Westen. Hauptgeschäftssitz wurde Aleppo in Syrien, von wo aus Geld- und Warengeschäfte in der ganzen Levante und dem östlichen Mittelmeerraum gesteuert wurden. Seine 5 Söhne setzte Joseph Sassoon nach marktpolitischer Strategie ein. Moses Sassoon etwa wurde Bankier. Dessen Söhne Jakob und Nissim investierten in ägyptische Baumwolle und profitierten von deren Preisexplosion, als der amerikanische Bürgerkrieg ab 1861 tobte und den Export aus den Südstaaten zum Erliegen brachte. Gleichzeitig sicherten die Sassoons mittels Baumwollspinnereien, Webereien und Nähereien ihren Zugriff auf die Wertschöpfungskette. Jakobs Enkel Eliyahu Joseph, selbst Architekt, machte ein Vermögen im Kairoer Immobiliengeschäft. Die folgende Generation stieg früh und zielstrebig in das Erdölgeschäft ein und erwarb Anteile an führenden Energieversorgern des 20. Jahrhunderts wie Burma Oil und Anglo-Iranian Oil. David Solomon Sassoon erkannte bald den gewaltigen Umfang der nahöstlichen Ölreserven, aber auch das politische Konfliktpotenzial. So bemühte er sich, deutsche Investoren mit an Bord zu nehmen, während er gleichzeitig versuchte, britische Banken in das deutsche Projekt der Istanbul-Bagdad-Eisenbahn einzubinden, das allerdings mit dem Ersten Weltkrieg sein Ende fand. Ägypten kassiert Lösegeld dafür, dass es die Sassoons gehen lässt. Die Weltkriege überstanden die Sassoons weitgehend unbeschadet. Problematischer wurde die Zeit danach. Maos Revolution fegte die Investitionen in China hinweg. Und als sich 1952 in Ägypten das Militär an die Macht putschte, standen internationale Banken und Unternehmen ganz oben auf der Liste der Verstaatlichung. Im Fall der Sassoons verband sich Antikapitalismus mit politisch instrumentalisiertem Antisemitismus. Im Zug der Vertreibung der jüdischen Gemeinde aus Ägypten wurde 1966 auch Elias Sassoon und seine Familie ausgewiesen. Ein paar Koffer waren alles, was sie mitnehmen durften, während der Staat für die Freilassung von festgehaltenen Familienmitgliedern ein Lösegeld von umgerechnet 22 Millionen Euro erpresste. Es verwundert nicht, dass die Sassoons daraufhin ihr Vermögen in einen Trust einbrachten, der diskret Anteile an Unternehmen von Air France, American Express und Giorgio Armani bis hin zu Microsoft und ExxonMobil besitzt. Beteiligt war der Trust auch am unseligen Bankhaus Lehman Brothers. Dessen Verluste waren für die Sassoons zu verschmerzen. Gerüchten zufolge soll sich der Gesamtwert des Fonds auf über 100 Milliarden Dollar belaufen haben. Dem Prinzip globaler Geschäfte ist die Dynastie Sassoon jedenfalls treu geblieben. Geschichte im Alltag. Windkraft. Giganten fürs Reich. Die Windkraft beflügelte schon die Nationalsozialisten. Diese verfolgten mit der erneuerbaren Energie größenwahnsinnige Pläne, die heute vielfach Realität werden. Von Daniel Hautmann. Windräder, überall Windräder. Tausende sollten auf den Bergrücken der deutschen Mittelgebirge und an den Küsten stehen und Strom liefern. So sollte das Deutsche Reich unabhängig von Energieimporten werden. Auch in der Zeit des Nationalsozialismus hat man das Potenzial von Windkraft erkannt, weiß Frank Dittmann, Kurator für Energietechnik im Deutschen Museum in München. Die Windkraftanlagen sollten nicht nur Fabriken und Privathäuser mit Strom versorgen, sondern es den Bauern erlauben, bis zu 4 Ernten pro Jahr einzufahren, indem die Äcker elektrisch beheizt werden. Windturbinen bildeten auch einen Baustein für die geplante Eroberung des Ostens. Sogenannte Wehrbauern sollten die Gebiete besiedeln und verteidigen und ihre Energie auch mit Hilfe des Windes gewinnen, autark, ohne teure Stromnetze. Die hatten gigantische Pläne mit dem Wind, resümiert der Windenergiewissenschaftler Heiner Dörner. Entzündet hat sich das Windkraftinteresse der Nazis an den größenwahnsinnigen Plänen von Hermann Honnef. Der deutsche Erfinder setzte zu wahren Höhenflügen an. Er entwarf in den 1930er Jahren Windturbinen mit einer Leistung von bis zu 20 Megawatt. Seine Giganten waren bis zu 500 Meter hoch und trugen gleich mehrere Rotoren mit je 160 Meter Durchmesser. Jedenfalls in der Theorie. Am 4. Mai 1934 stellte Horneff seine Entwürfe Adolf Hitler in der Berliner Reichskanzlei vor. Horneff war Visionär. Er plante nicht nur Windräder, die höher als der Eiffelturm sein sollten, sondern auch schwimmende Anlagen auf dem Meer. Zudem brachte er die Idee ein, Wasserstoff mit Hilfe des Windes zu produzieren, um Energie zu speichern. Auf seine Visionen wurden auch US-amerikanische Technikmagazine aufmerksam. Zwar testete Honneff kleinere Modelle seiner Anlagen bei Berlin, doch in Originalgröße gebaut wurde keine einzige. Seine Anlagen hatten physikalische Nachteile, sagt Dörner. Honneff war Stahlbauer, kein Aerodynamiker. Um der jungen Form der Energiegewinnung zum Erfolg zu verhelfen, gründeten der Thüringer Gauleiter Fritz Saukel und der NS-Multifunktionär Walter Schieber die Windkraftfirma Ventimotor in Weimar. Schieber kannte Hitler persönlich. 1940 engagierte Schieber den talentierten Ingenieur Ulrich Hütter. Der war gerade 30 Jahre jung, aber schon eine Ikone. In der Nazi-Zeit wird Weimar zur Windhauptstadt. Hütter hatte Talent bewiesen, zunächst beim Konstruieren von Segelflugzeugen. An der Hochschule Stuttgart erwarb er das Diplom in Luftfahrttechnik und ging nach Weimar. Hütter machte aus der Stadt ein Zentrum der Windkraftforschung, im Dienst der Nationalsozialisten. Die Ingenieure bekamen alle erdenklichen Mittel. Selbst einen Windkanal hatten sie in Weimar, sagt der Jenaer Stadthistoriker Rüdiger Stutz, der sich eingehend mit der Ventimotor GmbH befasst hat. Ulrich Hütter kannte natürlich Honneffs hochtrabende Pläne, konnte ihnen jedoch nicht viel abgewinnen. Als Luftfahrtingenieur wusste er, nicht die Größe der Anlage zählt, sondern ihre Effizienz. Er setzte auf viele kleine Anlagen statt wenige Riesenräder. So kam es, dass der neue Windstrom in Deutschland einer Windkraftanlage entsprang, die aus der Feder Hütters stammte. Zum Sieg der Nationalsozialisten kam es bekanntlich nicht. Im Krieg waren Waffen wichtiger als Windturbinen, doch der Grundstein zum Erfolg der Windkraft ist gelegt. In den Folgejahren interessieren sich die Amerikaner, vor allem die NASA, für diese Form der Energiegewinnung und laden Ulrich Hütter in die USA ein. Auch in Dänemark setzen mehr und mehr junge Ingenieure auf die Windkraft. Allmählich entsteht eine junge Industrie, werden immer mehr Windturbinen installiert. In Deutschland jedoch setzt man vehement auf die Kernkraft. Hütter arbeitet nach kurzer Internierung an der Universität Stuttgart und entwickelt dort das Urmuster aller modernen Windkraftanlagen. Heute ist die Windkraft dort angekommen, wo Hermann Honneff sie in seinen kühnsten Träumen sah, bei wahren Mammutanlagen. Die derzeit leistungsfähigste Haley 8X vom US-Konzern General Electric ist 260 Meter hoch, jeder Flügel 107 Meter lang. Sie liefert bis zu 14 Megawatt. Auch schwimmende Anlagen werden mittlerweile entwickelt. Und das Thema Wasserstoff steht ganz oben auf der Agenda. So gesehen hatte Honneff doch den richtigen Riecher. Porträt: Francis Scott Fitzgerald. Schreiben ist nicht genug. Er sieht blendend aus und will ein berühmter Schriftsteller werden. Ganz unbedingt. Das gelingt ihm auch dank der Eskapaden mit Ehefrau Zelda. Sein Stern sinkt rasch wieder und steigt erneut nach seinem frühen Tod. Er strahlt bis heute. Von Marika Schertl. Er war Stilikone und Posterboy einer amerikanischen Epoche nach dem Ersten Weltkrieg, der er mit dem Begriff Jazz-Ära einen Namen verlieh. Chronist einer Generation, die den Krieg hinter sich gelassen hatte und sich fortan in desillusioniertem Zynismus ihrem unstillbaren Lebenshunger hingab. Er war einer der Helden eines neuen Amerikas. Zugleich mit anderen Kulturpromis wie seinem Freund Ernest Hemingway. Er war, so berichten Zeitgenossen, der bestaussehende Mann, dem sie je begegnet sind. Ganz nebenbei war er der größte Trinker unter den amerikanischen Schriftstellern, wie seine Biografin Michaela Karl notiert hat. Vor allem aber bildete Francis Scott Fitzgerald, geboren im September vor 125 Jahren, zusammen mit Frau Zelda, eines der schillerndsten Paare der US-Geschichte. Die Fitzgeralds waren reich und erfolgreich, berüchtigt für ihre Kapriolen und ihren Champagnerkonsum zwischen New York und der französischen Riviera. So um 1921 waren wir wahrscheinlich das am meisten beneidete Paar Amerikas, hat Fitzgerald selbst befunden. Der exaltierte Lebensstil, berufliche Probleme und physische Malaisen führten schließlich zum Absturz. Sein Lebensziel sei es, der berühmteste Schriftsteller aller Zeiten zu werden, hat Fitzgerald mal bekundet. Begonnen hat alles mit seiner Geburt am 24. September 1896 in der Kleinstadt St. Paul in Minnesota. Romantisch verklärt Fitzgerald den mittleren Westen in seinem vielgepriesenen Roman »Der große Gatsby«. Als Heranwachsender aber wollte er nichts wie weg aus der vermeintlichen Idylle in einem »Haus unter dem Durchschnitt«. Da ist das Trauma der Mutter, die sich nach dem Tod zweier kleiner Töchter an den Sohn Francis klammert. Dann der Vater, der als Möbelfabrikant bankrott geht und später als Seifenvertreter bei Procter & Gamble arbeitslos wird. Die Familie lebt vom Restvermögen der Mutter. Die Mutter klammert sich an den Sohn, der Vater geht bankrott. Bei Francis Scott Fitzgerald schleicht sich früh die Sehnsucht ein, anerkannt zu werden. In einer Kurzgeschichte hält er fest: Die Reichen sind anders als wir. Selbst wenn sie unter uns landen, denken sie immer noch, dass sie etwas Besseres sind. Sie sind anders. Der Minderwertigkeitskomplex des jungen Fitzgerald zieht sich durch sein Leben. Er besitzt Charme und gutes Aussehen mit blondem Haar und feinen Gesichtszügen, aber das Reüssieren über Geld und Herkunft bleibt sein Thema. Auch an der Elite-Universität Princeton, wo er mit Ach und Krach durchkommt und mangels sportlicher Begabung nicht gerade beliebt ist. Er schließt das Studium nie ganz ab, aber findet in Princeton immerhin die Liebe zur Dichtkunst und Erfolg mit ersten Kurzgeschichten. 1917 wird er zur Armee einberufen. Für Fitzgerald bleibt die Militärzeit eine Enttäuschung. Statt des ersehnten Einsatzes in Europa darf er nur auf Army-Basen in Amerika langweiligen Dienst tun. Mitten in dieser Frustration lernt der junge Soldat Zelda Sarah kennen, eine unangepasste Südstaatenschönheit. Die beiden verloben sich binnen dreier Monate und entloben sich wieder, weil Zelda bezweifelt, dass Gott eine Familie ernähren kann. Der bleibt zäh seinen Zielen treu, der berühmteste Schriftsteller der Welt zu werden und Zelda zu heiraten. Nach der Entlassung aus der Armee zieht er nach New York, haust in einem armseligen Apartment, verdingt sich für $90 im Monat als Werbetexter. In abgetragenen Brooks Brothers Anzügen geht er auf schicke Partys und fühlt sich als Außenseiter. Die Angst vor dem Abstieg bleibt seine Antriebsfeder fürs Schreiben. Dann plötzlich der Durchbruch. Sein Roman Diesseits vom Paradies wird veröffentlicht und prompt ein Erfolg. Fitzgerald feiert seine Erfolge mit Exzessen. Einmal hat er nach einer Party in seiner neuen Wohnung im feinen Knickerbocker Hotel den Wasserhahn im Bad nicht abgedreht und das halbe Hotel unter Wasser gesetzt. Bis zu $4,000 erhält er pro Short Story in renommierten Zeitschriften. Bei heutigem Kurs wären das etwa 42.000 Euro. 1920 heiraten Zelda und Scott und beginnen ihren Aufstieg als Albtraumpaar New Yorks. Society-Kolumnistin Dorothy Parker hält fest: Sie sahen aus, als wären sie gerade aus der Sonne heraus hervorgetreten. Ihre Jugend war überwältigend. Zelda und Scott finden rasch Anschluss an die Künstlerszene und beglücken sie mit Skandalen. Mal springt er im Anzug in den Brunnen vom Plaza, mal sie im Abendkleid in den Brunnen am Union Square. Sie fahren mit dem Taxi, vorzugsweise auf der Motorhaube, lassen Sektflaschen die Fifth Avenue hinunterkullern und verwüsten Hotelzimmer. Ende 1923 sind die Fitzgeralds trotz hoher Einnahmen völlig verschuldet. Wir sind zu arm, um zu sparen, rechtfertigt sich Scott kläglich. 1924 übersiedelt das Paar an die französische Riviera mit dem Ziel, das alte Ich über Bord zu werfen. Für die beiden ist die Sonnenküste gleichwohl ein Ort, an dem es sich mit reichlich Champagner prassen lässt. Der große Gatsby verkauft sich schlecht. Er flüchtet in den Alkohol. 1925 veröffentlicht Scott seinen berühmtesten Roman, Der große Gatsby, ist beleidigt, weil der sich nicht wie gewünscht verkauft, und findet wieder Zuflucht im Alkohol. In Paris freundet er sich mit Kollegen wie Ernest Hemingway an, quält sich durch eine Schreibblockade. Mit Wissen der ebenfalls schriftstellerisch begabten Zelda nutzt er Passagen aus ihren Tagebüchern und Briefen für seine Texte. Auch schreiben beide gemeinsam Geschichten, die dann, wegen der besseren Honorare, nur unter seinem Namen erscheinen. Irgendwann geht die Ehe perdu. Zelda wird in eine Klinik in Frankreich eingeliefert. Depressionen, Wahnvorstellungen, Suizidversuche. Es folgen Jahre mit Klinikaufenthalten in verschiedenen Ländern. Die Fitzgeralds wollen sich scheiden lassen, aber sie können nicht ohne einander und bleiben bis zum bitteren Ende verheiratet. Scott zieht nach Hollywood, kümmert sich um die gemeinsame Tochter Scotty. Mit Romanen verdient er keinen Cent mehr. Mittlerweile ist er so verunsichert, dass er den Esquire bittet, seine Geschichten unter Pseudonym zu veröffentlichen. Zurückgezogen lebt er in Hollywood. Das Trinken hat er aufgegeben, als er am 21. Dezember 1940 an einer Herzattacke stirbt. Mit nur 44 Jahren. Dass er danach noch seinem Ziel nahe kommt, einer der bedeutendsten Schriftsteller der Welt zu werden, ist wohl sein posthumer Triumph. Seine Bücher werden heute millionenfach verkauft und sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Vielleicht war Francis Scott Fitzgerald einfach nur weise, als er mal notiert hat: Der kluge Schriftsteller schreibt für die Jugend seiner Generation, für die Kritiker der Nächsten und für die Schullehrer der Übernächsten. Sie hörten Könige, Krieger, Heilige, die Erben der Wikinger, die blutige Chronik der nordischen Königreiche. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont.